Begrüße dann alle Mutigen, die sich jetzt, während draußen die schöne Party läuft, mit Theorie auseinandersetzen wollen. Was ich heute vorhabe, ist, so etwas zu machen wie eine allgemeine Einführung in den Anarchismus. Anarchismus ist, um das vorwegzunehmen, keine fertige Gesellschaftstheorie oder keine fertige politische Theorie, sondern ständig im Aufbau, ständig Veränderungen unterworfen, und das ist auch gut so. Anarchismus ist eben dadurch keine Doktrin, die als endgültige Wahrheit sich irgendwo verkaufen lässt oder so etwas, sondern sie wird von den Menschen gemacht, sie wird von den Leuten gemacht, die auch in der politischen Bewegung aktiv sind, und ist von daher ständig veränderungsfähig. Letzte Woche war ich in Düsseldorf bei den Libertären Tagen, das war total super. Erstmal das, so ganz viele anarchistische Fähnchen bei einer Demo zu sehen mit 400 Leuten. Und die Polizei hat sich ganz am Rande gehalten, waren nur drei Leutchen, die mitliefen. Und es war sehr schön, eine schöne feierliche Stimmung. Ein Slogan habe ich mir rausgenommen, weil ich mir Gedanken mache, wie kann man Anarchismus zunächst mal als Philosophie deutlich machen. Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland, benutzt deinen eigenen Verstand. Einer der Parolen auf anarchistischen Demonstrationen. Was meint das? Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Wir haben es also beim Anarchismus mit einer Theorie zu tun, die Gott, also Religionen, ablehnt. Wir haben es beim Anarchismus mit einer politischen Theorie zu tun, die den Staat ablehnt. Den Staat in zweierlei Hinsicht. Erstmal als Gebiet, als Fläche. Es gibt für den Anarchismus keine Grenzen. Grenzen gehören abgeschafft, damit die Menschen zueinander finden. Und zweitens ist der Staat, so hat es die politische Geschichte gezeigt, immer zugleich eine Regierung. Mit der Parole kein Staat ist gleichzeitig inbegriffen, dass der Anarchismus jegliche Form von Regierung ablehnt. Und dazu gehört auch die Regierung im jetzigen parlamentarischen System. Auch dort hat Anarchismus das Streben, jegliche Form von Regierung, und sei sie auch alle 4 Jahre gewählt, zugunsten einer anderen Konzeption aufzugeben. Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Vaterland ist insbesondere von den Faschisten benutzt worden, aber überhaupt von den konservativen Kräften seit dem 19. Jahrhundert im damaligen Deutschland, um Menschen geradlinig zu einer bestimmten Regierungspolitik zu bekommen. Zweitens ist damit verbunden, wenn man an ein Vaterland glaubt, dass das Land Hoheit hat über mich als Individuum. Mit dem Begriff des Vaterlandes ist gleichzeitig die Hoheit verbunden, dass das Land Hoheit vor mir als Individuum hat, und auch das lehnt der Anarchismus zutiefst ab. Keine Nation, kein Nationalismus, kein Staat, keine Regierung, keine Religion. Soweit die anarchistische Philosophie in ihren Ablehnungen. Was ist aber Anarchie? Was bedeutet das im positiven Sinne, was sich ansonsten auf Parolen so gut macht, mit negativen Slogans zu beschreiben? Was ist Anarchismus, oder wonach strebt Anarchismus, wonach strebt Anarchie im positiven Sinne? Wie lässt sich das ausdrücken? Anarchia bedeutet, das wisst ihr, ohne Herrschaft, das kommt aus dem Griechischen, oder keine Herrschaft. Der Anarchismus strebt eine gesellschaftliche Lebensweise an, die nicht herrschaftlich bestimmt ist. Und die durch Ablehnung jeglicher Form von Herrschaft, und ich möchte hinzufügen, auch von jeglicher Form von Macht gekennzeichnet ist. Der Begründer der Soziologie, Max Weber, hat Herrschaft folgendermaßen definiert. Herrschaft, das ist, für einen Befehl bestimmten Inhalts Gehorsam zu finden bei einer bestimmten Person. Die Soziologie beschreibt Herrschaft noch heute auf diese Weise. Herrschaft als Befehlsgewalt über jemanden anderes. Herrschaft ist sicherlich mehr, als Max Weber damals beschrieben hat, mehr als Befehlsgewalt, denn ich muss nicht immer jemandem befehlen, damit er gehorcht. Aber das kennzeichnet schon die Begrifflichkeit, in der auch der Anarchismus spricht, Ablehnung jeder Möglichkeit, Befehle zu erteilen, Ablehnung jeglichen Gehorsams gegenüber einem Befehlenden. Und Anarchie ist gegen Macht. Und da wird es kompliziert. Ich hatte vor ungefähr 3-4 Monaten in der Graswurzelrevolution einen Artikel geschrieben zur Vielkonzeptioniererei zum Begriff der Macht im Anarchismus. Macht bedeutet ursprünglich nach Max Weber, nach den Grundbegriffen der Soziologie, dass jemand seine Interessen auch gegen den Widerstand eines Betroffenen durchsetzen kann. In dem Sinne, und genau in dem Sinne, ist Anarchismus gegen Macht. dass jemand seine Interessen auf Kosten eines anderen, der dadurch benachteiligt wird, durchsetzen kann. Es gibt andere Konzeptionen von Macht, insbesondere Jürgen Mümken als libertärer oder anarchistischer Sozialphilosoph hat versucht, den Machtbegriff für den Anarchismus gangbar zu machen. Dementsprechend würde Macht bedeuten eher Können oder Vermögen. Also ich habe die Macht, etwas zu tun, das heißt, ich habe das Vermögen und das Können, ein selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Eine solche Definition von Macht gibt keinerlei Auskunft darüber, ob ich die Interessen eines anderen verletze. Eine solche Machtdefinition wäre für den Anarchismus, sagt Jürgen Mümken, gangbar. Indem ich mich selbst imstande versetze, etwas zu tun, kann ich mich selbst auch als mächtig beschreiben. Ich lehne auch eine solche Konzeption von Macht ab. Ich bin hier anderer Ansicht als Jürgen Mümken. Ich glaube, dass der Machtbegriff zutiefst gekoppelt ist an den Herrschaftsbegriff von seiner Geschichte her und dass wir da nicht hinkommen sollten, das zu entkoppeln. Aber ich glaube aber, dass die Macht über sich selbst, und zwar, so kann man sie auch nennen, eigentlich sehr stark notwendig ist, damit die Menschen sich nicht von anderen ausnutzen oder kontrollieren lassen. Sie müssen schon sich selbst kontrollieren können, um selbst die Ziele erreichen zu können. Das ist schon sehr deutlich. Es wäre eine alte Bestimmung des Begriffs von Macht. Also ursprünglich hieß Macht wirklich nur Können oder Vermögen. Ich vermag etwas zu tun. Es bekam in dem Moment, wo Vermögen auch eine Geldfunktion bekam es eine andere Bedeutung, auch im Sinne von Herrschaft. Ich habe mehr Vermögen als du, ich kann dich kaufen oder so etwas. Gut, ich würde auch Jürgen Mümken da gar nicht in seiner Konzeption den Sinn absprechen wollen. Ich würde da statt Macht lieber von Selbstbestimmung reden, dass ich mich selbst bestimmen kann. Aber so historisch, seit dem 19. Jahrhundert seit dem 18. Jahrhundert eigentlich, ist der Machtbegriff politisch besetzt worden, nicht mehr im Sinne von ich kann etwas, ich kann Fußball spielen, ich kann Politik machen, sondern es ist relativ stark daran gekoppelt und das hat dann auch Max Weber formuliert in seinen Grundbegriffen der Soziologie, dass Macht eben bedeutet, sich gegen die Interessen eines anderen durchzusetzen. Und das widerspricht dem Anarchismus. Ich wehre mich also nicht gegen Mümkens Konzeption in dem Sinne, dass sie nicht sinnhaft sei, dass ich behaupte, sie sei nicht sinnhaft. Nur sie versucht, einen Teil der Geschichte umzukehren, an der Geschichte eines Begriffs, und ich frage mich, mit welchem Ziel. Stattdessen sollten wir vielleicht, oder wäre es für uns eine Möglichkeit, dass wir andere Begriffe dafür finden, zur Beschreibung anarchistischer Verhaltensweisen. Denn wenn ich jetzt nach draußen gehe auf die Straße und sage, ich will Macht, weiß der andere oftmals nicht, welche Art von Macht meine ich jetzt eigentlich. Meine ich mein Vermögen, meine ich Können, meine ich, ich will Fußball spielen, oder meine ich, ich will künstlerisch aktiv werden. Wir geraten in begriffliche Schwierigkeiten hinein. Und der Begriff der Macht ist schon sehr stark, also aus meiner Sicht, mit der Herrschaft verkoppelt. Und diesen Begriff zu entherrschaftlichen, ist ein unerhörter Aufwand. Um verständlich zu bleiben, glaube ich, hilft es mir immer dann, mich auf andere Begriffe zu beziehen. Ich will als Anarchist selbstbestimmt leben. Ich will als Anarchist in einer Einrichtung selbst verwalten. Ich will selbst Kraft haben. Und das hilft mir mehr und da kann ich mit umgehen. Aber gut, ich will auch diese andere Möglichkeit auch gar nicht so sehr widersprechen, dass ich sie unmöglich machen will. Ich will nur darauf hinweisen, dass es dann zu einer Begriffsdiffusion kommen kann, wenn man versucht, sich darüber zu unterhalten. Insbesondere auch mit Journalisten oder Wissenschaftlern, denn die verstehen unter Macht schon eher so diesen alten Begriff, sofern sie in der Soziologie aktiv sind oder im politischen Bereich. Das haben die alle gefuttert, Max Weber. Das ist sozusagen die Grundbegrifflichkeit der Sozialwissenschaften und der Soziologie. Damit hat er die Dinge zunächst mal versucht festzulegen. Mit all den Grenzen und Schwächen, die dahinter stehen. Denn bei diesem Machtbegriff von Max Weber steht dieses Können oder Vermögen gar nicht mehr im Mittelpunkt. Und das kann man sagen, ich mache das auch, wenn ich was kann. Muss ich gar nicht negativ auf den anderen beziehen. Klar. Was will Anarchie? Anarchia ohne Herrschaft? Ich würde immer persönlich sagen, noch ohne Macht und stattdessen mit jeder Menge Selbstbestimmung und Kraft mein eigenes Leben selbst verwalten, gestalten, organisieren. Anarchie ist ein Versuch, eine Konzeption von einer Gesellschaft zu entwickeln, die ohne Herrschaft funktioniert, also ohne dass Befehl- und Gehorsamstrukturen, also hierarchische Strukturen überhaupt erst entstehen. Der Begriff organisierte Anarchie, der wurde auch bereits verwendet vor kurzer Zeit von Jamie Shear. Jamie Shear, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch, war der Pressesprecher der NATO während der Intervention, wie man so schön sagt, während des Einsatzes der NATO in Kosovo. Und er sagte am 28.03. vergangenen Jahres über den Überfall paramilitärischer serbischer Einheiten auf die albanische Bevölkerung in Kosovo und in Bezug auf die Ermordungen von Kosovaren und Kosovarinnen, das wäre organisierte Anarchie. Soweit die Begriffsverwirrung in der Öffentlichkeit zum Thema Anarchie. Organisierte Anarchie hieße also, Menschen zu ermorden, Menschen zu überfallen, Menschen platt zu machen. Wenn man Anarchisten fragt zu dem Thema, was wäre denn Anarchia oder Anarchie, dann sagen sie, Anarchie ist Selbstbestimmung, Selbstverwaltung. Und ich sage noch hinzu, Anarchie, deswegen habe ich das Buch geschrieben, ist Direktdemokratie. Ich versuche es positiv zu füllen. Hier wird von Jamie Shear wird ein seit dem 19. Jahrhundert üblicher Missbrauch mit dem Begriff der Anarchie betrieben, der besagt, Anarchie bedeutet einfach nur Chaos, Ordnungslosigkeit. Und Anarchistinnen sagen stattdessen immer, Anarchie ist auch Ordnung, insbesondere. Nun, bis jetzt haben wir uns noch nicht durchsetzen können. Wenn Jamie Shear recht hätte, es wäre organisierte Anarchie, wären alle Betroffenen, die ermordet werden sollen, bevor dass sie ermordet werden, befragt, ob sie ermordet werden wollen und hätten die Möglichkeit, nach dem Konsensprinzip, ihr Veto einzulegen und das hätten sie mit Sicherheit getan. Also es ist völliger Quatsch und ich gebrauche diesen Begriff wirklich, es ist völliger Quatsch, ich gebrauche diesen Begriff Quatsch, weil er wirklich die Groteske zeigen soll, in der mit dem Begriff, wie mit dem Begriff der Anarchie, des Anarchismus auch umgegangen wird. Und damit bin ich auch schon bei dem ersten Versuch zu beschreiben, was Anarchismus positiv denn sei, abgesehen von kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Anarchie ist eine eigenständige Demokratiekonzeption, eine eigenständige demokratische Theorie. Und ich möchte jetzt im Verlauf dessen, was ich sage, die Anarchie unterteilen in zwei verschiedene Bereiche. Zunächst mal eine Demokratiekonzeption, die die Politik betrifft, und dann einen Schwerpunkt setzen, ökonomische, direktdemokratische oder herrschaftslose Modelle im Anarchismus. Da gibt es insgesamt vier und die möchte ich in aller Kürze vorstellen. Anarchie bedeutet also zweierlei. Zunächst politisch eine Demokratie, die funktioniert, indem jede Entscheidung von allen, die von einer Entscheidung betroffen werden oder werden könnten, gemeinsam gestaltet wird. Das sogenannte Konsensprinzip. Das Konsensprinzip besagt, alle von einer Entscheidung Betroffenen sollen an einer Entscheidung mitwirken und haben das Vetorecht. Das heißt, sie könnten prinzipiell einer Entscheidung mit Hilfe ihres Vetos zuwiderlaufen, könnten eine Entscheidung dadurch unmöglich machen. Mir ist klar, dass es durch das Konsensprinzip Schwierigkeiten gibt, insbesondere in der Praxis. In der Theorie macht sich das immer wunderbar. Auf diese Probleme bin ich gar nicht eingegangen hier bei der Konsensbeschreibung in Anarchie als Direktdemokratie. Ich bin im Moment dabei, ein Buch zu schreiben, das sich ausschließlich mit dem Konsensprinzip im Anarchismus beschäftigt und werde da die Vorteile und Nachteile, auch die Erfahrungen, die ich so mitgekriegt habe, versuchen reinzubringen. Das Konsensmodell kann im Extremfall bedeuten, dass ein einzelner Betroffener die Interessen einer Mehrheit kippen kann. Was bedeutet, dass ein Einzelner, und ruhig um diesen Begriff der Macht in meinem negativ gebrauchten Gesinne zu benutzen, dass ein Einzelner die Interessen einer Mehrheit kippen kann. Das hat für die Mehrheit nach massive Folgen. Sie können nämlich ihre Interessen nicht durchbringen und das ist schon ein Nachteil des Konsensprinzips. Es gibt aber immense Vorteile, nämlich dass jeder mitsprechen kann, im Unterschied zu einer Politik, die in einer parlamentarischen Demokratie nur erlaubt, alle vier Jahre irgendwelche Abgeordneten zu wählen, die dann über das eigene Schicksal, über uns hinweg bestimmen können, was sie wollen, die niemandem mehr unterworfen sind, mir nicht, den Wählern nicht, ich will gerne nicht wählen, aber den Wählern auch nicht und niemandem sonst, die dann eigentlich quasi ihren Willen durchsetzen können, ohne einer weiteren Kontrolle oder Abrufbarkeit noch ausgesetzt sein zu müssen. Abgesehen vom Konsensprinzip, das sozusagen das Kernprinzip im Anarchismus darstellt, wie kann man innerhalb von kleinen Gruppen miteinander umgehen, wie werden Entscheidungen gefällt. Und ich verlasse das Thema Konsensprinzip jetzt, obwohl es ein Thema wäre, da könnte man stundenlang, könnte man sofort eintauchen und zigmal debattieren. Ich verlasse das Modell des Konsensprinzips und komme auf zwei grundsätzliche Modelle, die im Anarchismus in Bezug auf Direktdemokratie, wie ich es nenne, da sind, nämlich eine Rätedemokratie und eine andere Form, nämlich horizontale Demokratie. In beiden Modellen soll das Konsensmodell greifen oder das Konsensprinzip soll auch in der Rätedemokratie greifen. Gegen den Widerstand einer Basisgruppe kann ein Delegierter in einem Ratedelegierten, der zum Beispiel beauftragt wäre mit der Durchführung der Produktion von Brot, nichts machen. Also die Basis behält auch beim imperativen Mandat im Rätesystem die Verfügungsmöglichkeit. Dennoch, glaube ich, gibt es hier Möglichkeiten der Freisetzung von Funktionen. Das heißt, dass Funktionen oder Funktionsträger unabhängig werden von der Basis. Und das ist meine Kritik eigentlich auch so an so einem Modell, wie es die FAU, der ich selbst zugehöre, vorgibt, nämlich, dass wir über Räte versuchen sollten, unser Leben zu organisieren. Ein alternatives Modell dazu hatte 1992 oder 93 Gunnar Seitz beschrieben. Gunnar Seitz kommt aus dem Kommunardinnenanarchismus und er beschreibt ein Modell, das gegenüber der Rätedemokratie, die von unten nach oben sozusagen eine Kontrolle von Entscheidungen ermöglichen soll, eine horizontale Demokratievorstellung. Dabei würden keine Delegierten mit einem imperativen Mandat mehr ausgestattet werden, die hätten einfach gar kein Mandat. Es würden im Falle von Gemeinschaftskonflikten oder von Problemen, die gemeinschaftlich gelöst werden müssten durch Basisgruppen, sogenannte Problemberatungskreise, in die jeder hinein kann, zwischen den Gruppen auf einer Ebene installiert, die sich kurzfristig bilden, wenn solange das Problem entsteht. Jeder kann dort rein mitdiskutieren. Die Ergebnisse oder Vorschläge, die dieses Gremium bildet, gehen zurück in die Basisgruppen und dann, wenn alle Basisgruppen dem zustimmen, einem Vorschlag zum Beispiel, der in dem Problemberatungskreis entwickelt worden ist, dann wäre eine Entscheidung gültig. Dabei gibt es kein Oben mehr, in dem Sinne auch kein von durch die Basis kontrolliertes Oben mehr. Also das sind die beiden, glaube ich, grundsätzlichen divergierenden, auseinandergehenden Modelle in Bezug auf demokratische Vorstellungen innerhalb der anarchistischen Demokratietheorie. Wie könnte denn eine anarchistische Gesellschaft ihre Politik gestalten, politisch organisiert sein? Und das eine wäre eine Ordnung, die aufbaut auf die Basis und die Delegierte vorsieht im Rahmen von Funktionsräten, wobei die Delegierten ein imperatives Mandat erstmal haben. Das heißt, sie sind jederzeit abrufbar und sie sind jederzeit gegenüber der Basis verantwortlich, müssen also ihre Entscheidungen jederzeit mit der Basis absprechen. Und das andere Modell, das eine horizontale Demokratie, also gar kein Oben mehr vorsieht, wäre dann, dass man sich auf einer horizontalen Ebene sozusagen polymorph angelegte Diskussions- oder Beratungskreise schafft, in denen Probleme, sei es, dass sie schon entstanden sind oder sei es, dass sie im Vorhinein gedacht werden, diskutiert werden von allen interessierten Leuten, die dann sozusagen dann zurückkommen in die Basisgruppen und dann wird eine Entscheidung gefällt. Bei beiden gilt im Grunde genommen, keine von den Gremien kann eine Entscheidung fällen, ohne die Basisgruppe zu fragen. Und wenn eine Basisgruppe dagegen wäre, wäre die Entscheidung nicht gültig oder aber die Basisgruppe wäre nicht an die Entscheidung gebunden. Dieses nicht an die Entscheidung gebunden sein ist sozusagen eine Notbremse, wie bei einem Zug, wo man, wenn gar nichts anderes mehr geht, noch irgendwo eine Möglichkeit hat, immerhin eine Entscheidung zu fällen. Wenn es dann eben so sein soll, dass die Mehrheit von einer bestimmten Entscheidung Vorteile hat und die Minderheit sie nicht boykottieren will, dann ist aber auch die Minderheit nicht an diese Entscheidung gebunden. Stattdessen sind wir in einer sogenannten repräsentativen Demokratie, also die parlamentarische Demokratie, die wir jetzt haben. Ich weiß nicht, ich schreibe dieses Demokratie immer mit Anführungszeichen. Stattdessen ist es so, dass in einer parlamentarischen Demokratie überhaupt gar keine Rückkopplung zur Basis stattfindet und auch Minderheiten der Entscheidung der Mehrheit permanent unterworfen sind. Ich als Nichtwähler, ich bin bewusster Nichtwähler, als Anarchist gehe ich nicht wählen, um Leute für 4 Jahre in die Herrschaft zu setzen, bin den Entscheidungen der Mehrheit der Wähler, die eine bestimmte Partei gewählt haben, unterworfen. Und das ist im Anarchismus eben nicht so. Im Anarchismus wäre zumindest die Gruppe, die sich nicht mit einer Entscheidung abfindet oder die keine Lust hat, diese Entscheidung mitzutragen, nicht an eine Entscheidung einer Mehrheit gebunden. Dass sie also diese Entscheidung nicht zuwiderläuft, aber auch nicht das mitmacht sozusagen. Ja, richtig. Quasi raushält in der Sache. Ja. Sie kann auch zuwiderlaufen. Das wäre auch so ein Punkt. Das wäre dann eine Möglichkeit, an der Föderationen zum Beispiel scheitern können. Aber niemand darf dieser Gruppe vorwerfen, hey, ihr seid nicht solidarisch oder darf Sanktionen gegen diese Gruppe verhängen, denn sie haben dem Konsensmodell nicht widersprochen, sondern sie haben ihm geradezu entsprochen, indem sie Widerspruch einlegen. Und sofern für Anarchismus gilt Konsensprinzip, haben sie das völlige Recht auf ihrer Seite. Es gibt also keine moralischen Möglichkeiten, diese Gruppe zu verurteilen. Ich kann ja jetzt nur trotzdem noch, Momente oder Zeitpunkte oder Situationen vorstellen, wo es vielleicht möglicherweise notwendig ist, dass ich halt mal eine Minderheit zur Mehrheit mal unterordne. Also jetzt, ich meine, das ist jetzt für manche Anarchisten mag das, ich kann mir Situationen vorstellen, in denen es einfach mal notwendig ist, um einfach mal vorwärts zu kommen, weil schneller Entscheidungen gefunden werden müssen und auch eine gewisse Einheit des Moralen. Ja. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass es mal so nötig sein könnte. Wird schon gedacht, nur im Anarchismus gibt es dann sofort eine große Hilflosigkeit. Ja. Denn da jetzt das Konzept, ein Konsensprinzip durchzusetzen, kollidiert genau mit diesem Aspekt, dass eine Minderheit manchmal eben auch dazu gebracht werden sollte, was weiß ich, dem Interessen der Mehrheit zu entsprechen, zum Beispiel bei Straftätern. Was ist denn, wenn eine Gemeinschaft existiert, die sagt, du sollst nicht einen anderen hauen und das wurde mit Konsensbeschluss prinzipiell von allen beschlossen, aber einer haut den anderen. Was machen wir mit dem? Und haut den vielleicht auch so, dass der eine schwere Körperverletzung davon trägt. Wenn der jetzt sein Veto einlegen kann, dann wäre jede Sanktion gegenüber ihm nicht mehr möglich. An dieser Stelle muss ich sagen, ich weiß es nicht, was zu tun ist. Ich weiß nicht, was richtig ist und was falsch ist. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, die Gruppe oder in diesem Falle jetzt das drastische Beispiel eines Täters, vielleicht gibt es Möglichkeiten, diese Gruppe davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, auch in ihrem Interesse, wenn sie in der Gemeinschaft verbleiben will, dann mitzuziehen. Aber wenn ich als Konsenstheoretiker und als Anarchist davon ausgehe, dass Anarchismus auch bedeutet, dass nichts gegen meinen Willen geschehen darf, und das ist ja auch die anarchistische demokratische Ethik, dann habe ich für diesen Fall nichts anzubieten, keine Lösung anzubieten. Als Anarchist ist es nicht möglich, und das würde ich aus der Theorie ziehen, jemanden zu etwas zu zwingen, auch wenn es aus Sicht der Mehrheit wichtig und elementar ist, auch wenn es auf den ersten Blick total schwierig erscheint, wie kann man mit Straftätern umgehen? Mit Leuten, die andere verletzen oder gar umbringen. Was kann man da machen? Aber die Theorie ist hier eindeutig. Man kann nichts machen. Und da wäre die Frage für ein anarchistisches Recht. Was kann man dann tun? Damit hat sich eine Zeit lang Jan Steen auseinandergesetzt, hat in einem GWR-Artikel Ende der 80er Jahre, glaube ich, war das, die Grundprinzipien anarchistischen Rechts versucht zu erfassen. Ein ganz interessantes Thema. Aber auch das hat mich nicht zufriedengestellt, weil anarchistisches Recht kann nicht gegen meine persönlichen subjektiven Interessen sein. Also wenn ich gegenüber einer Gruppe als derjenige dastehe, der unvernünftig ist, dann habe ich als Anarchist das völlige Recht dazu. Und dann soll es auch so sein. Und das heißt, ich würde dann sagen, es mag vernünftig sein, dass derjenige sich der Gruppe angliedert. Anarchistisch oder anarchistisches Prinzip ist das nicht. Ich würde dann auch mit Bergman immer dahin gehen und sagen, viele Fälle, dass oder bestimmte Fälle, dass Gruppen sich Föderationen unterwerfen sollten aufgrund von Sinnhaftigkeit oder sinnvollem Vorgehen. Brauchen das eigentlich auch gar nicht. Das heißt, eine solche Situation würde nicht entstehen, denn es reicht eigentlich schon, wenn ich nicht an die Entscheidung gekoppelt bin, gebunden bin. Dann mag der Straftäter gehen, wohin er will, aber hier eben kann er dann nicht in der Gemeinschaft weiterleben. Das wäre eine der Möglichkeiten. Dann mag die Gruppe hingehen, wo sie will, nur nicht im Rahmen dieser Föderation. Sie kann sich anderen Föderationen anschließen. Also all das sind Möglichkeiten, sowohl der Gruppe, die sagen kann, ich behalte meine Autonomie, ich ordne mich nicht unter, wie auch natürlich der Föderation zu sagen, wir sehen keine Perspektive mehr, zusammenzuleben. Das wäre die eigentliche Argumentation, auf das Zusammenleben abzuzielen. Wir können nicht mehr zusammenleben, wenn wir ständig gegeneinander sind. Dann wäre es besser, zwei verschiedene Gemeinschaften zu bilden. Aber eine Gruppe zu zwingen ist unmöglich im Anarchismus. Oder einen Einzelnen zu zwingen. Ja, es hängt zusammen mit dem, was wir unter Gemeinschaft verstehen. Ich hatte immer Probleme, eigentlich war ich sehr stark dem Individualanarchismus zugetan. Und ich bin als Individualanarchist in die V gegangen und merke dort passiert mir gar nichts. Das mit der Organisation ist alles wunderbar, ist alles selbstbestimmt und ich bringe mich ein, wie ich will. Und ansonsten kann ich auch die Gruppe sie selbst sein lassen. Es sei denn, ich habe vorher eine Vereinbarung und dann halte ich mich an meine eigene Vereinbarung. Also, von meiner Seite ist es halt auch komisch, also ich ziehe jetzt mal so einen Vergleich zum Beispiel zu den Dadaisten. Also die haben ja eigentlich auch so eine sehr extravagante Weltanschauung und so. Und ich sag mal, also das, was ich zum Beispiel so nie gelesen habe, das heißt ja irgendwie, ist ja schon Gemeinsamkeit so mit Anarchie. Sie haben ja auch eigentlich mehr oder weniger keine direkte Weltanschauung. Und das als wiederum als Weltanschauung an sich sozusagen, also voll der Glocke, finde ich. Und ich finde, das kann aber nur zu einer Manipulation des Inneren eines Menschen irgendwie führen. Also das in dem zum Beispiel, ja. Gar nicht mehr so veräußerlichen kann. Ja. Ich würde sagen, dass der Anarchismus eine ganz starke Weltanschauung hat und dass der Anarchismus sogar zutiefst moralisch ist. Mittlerweile, früher habe ich anders geschrieben und habe anders gedacht. Und in dem Moment, wo ich eine anarchistische Gesellschaft will, schließe ich mich auch per freier Vereinbarung hier an etwas, was gemeinsam sozusagen existiert. Ich weiß das aber auch, dass ich jederzeit diese Gruppe, der ich mich angeschlossen habe zum Beispiel, verlassen kann und wieder Individuum sein kann. Auch das wäre anarchistisch. Sich keiner Weltanschauung prinzipiell zu unterwerfen. Das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt hatte. Es gibt im Anarchismus keine einheitliche Theorie. Und das ist auch gut so, habe ich gesagt. Es ist gut so, dass jederzeit, dass keine feste Ideologie in dem Sinne existiert, dass ich mich ihr anschließen muss. Und dass ich kann auch selbst viel verändern. Und ich kann, wenn mir ein Ideologiebestandteil zu starr ist, kann ich es verlassen. Es gibt jedenfalls keine Möglichkeit, und das beinhaltet der Begriff Anarchia, einen Einzelnen zu zwingen, in einer Gruppe zu sein oder das zu tun, was die Gruppe für sinnvoll erachtet. Also, jetzt wollte beispielsweise in Spanien damals die Anarcho-Syndikalisten da eine Zeit lang gewesen und dann aber auch ein Konflikt waren, beispielsweise mit dem Frankenunterschied solches. Theoretischen Ansatz her, dass sie hätten eigentlich dann gar kein Recht gehabt, mit Gewalt gegen das Frankenregime vorzugehen. Aber ja, ich darf mich wehren. Anarchia, keine Herrschaft. Ich brauche mich nicht beherrschen zu lassen. In dem Moment, wo ich beherrscht werde, bricht der andere den Konsens. Und gegen Konsensbruch darf ich mich wehren. Ja klar. Weil, wenn es darum geht, meine Selbstbestimmung zu berauben. Ich darf mich auch gegen den Anarchismus, Gott sei Dank ist er nicht so, aber ich darf mich gegen den Anarchismus, wenn es eine Ideologie gäbe, die so fest und starr wäre, sofort wehren, mit vollem Fug und Recht, wenn sie mir meine Selbstbestimmung nimmt. Das Widerstandsrecht ist für den Anarchismus kein Widerspruch zum Konsensmodell. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass ich im Konsensmodell schon versuchen muss zu überzeugen. Also wenn man jetzt ganz brav herangeht und wenn man jetzt das Franco-Regime nimmt oder andererseits auch hier den Kapitalismus, eigentlich müsste ich die Kapitalisten überzeugen, dass sie selbst ihren Kapitalismus aufgeben. Ich kann sie eigentlich nur dort greifen, wo sie mich selbst versuchen zu beherrschen. Da darf ich mich wehren. Weitergehend geht es eine revolutionäre Konzeption im Sinne, ich töte erstmal alle Kapitalisten. Das wäre auch ein Bruch mit dem Konsensmodell, denn da werde ich zum Täter. Und zumindest Entmacht. Entmachten immer. Also ist die Frage der Mitte. Also da haben sich die Anarchisten ja seit jeher gestritten. Und da gibt es ja auch zwei Ansätze. Den direkt revolutionären Ansatz, der sagt, also erstmal den Staat abschaffen und die Kapitalisten anschaffen, da wird alles besser. Und dann gibt es den eher so vorsichtigen Ansatz, selbstverwaltete Zentren aufbauen und stattdessen das von unten erstmal organisieren und dann den Staat überflüssig machen. Das sind zwei Konzepte. Da gibt es Streitereien bei jeder Lesung zum Beispiel. Wie können wir denn? Zum Beispiel diesen Selbstverwaltungsansatz, dass man erstmal Selbstverwaltungsinitiativen gründet, dem wird Reformismus vorgeworfen, weil man versucht, in den Nischen des Systems irgendwo was aufzubauen. Der Ansatz der V ist ja auch ein solcher, nur gleichzeitig ist er ein antistaatlicher Ansatz, denn mit jedem Kampf vor Ort, sei es in den Nischen, dass wir was Selbstverwaltetes aufbauen, oder sei es im Betrieb, nehmen wir dem Staat Raum weg. Und das ist immer auch revolutionärer Kampf. Ist die Frage, wie man Revolution definiert. Aber eins ist auch klar, für mich jedenfalls als Anarchist, dass ich dem Konsensmodell nicht widerspreche, wenn ich mich gegen Herrschaft, die gegenüber mir ausgeübt wird, wehre. Das Wehren ist allemal eine anarchistische Möglichkeit. Ob ich jetzt hingehe und Helmut Kohl erschieße, das glaube ich wäre keine anarchistische Möglichkeit, denn er beherrscht mich in dem Moment vielleicht so gar nicht. Ich habe mich nie durch Helmut Kohl beherrscht gefühlt. Ich habe mich durch eine bestimmte Atmosphäre, die von ganz vielen aufgegriffen worden ist, beherrscht gefühlt. Und wenn ich da hätte loslegen wollen, dann wäre ich ein Massenmörder geworden, glaube ich. Aber das Konsensmodell sieht eigentlich vor, beziehungsweise der Anarchismus mit der demokratischen Konzeption, die ich hier versuche darzustellen, sieht ein Wehren vor, aber aufgrund des Konsensmodells wäre es schwierig oder wäre es quasi nicht möglich, jemandem anderen, einfach weil ich glaube, er ist Herrscher, das Leben zu nehmen oder ihn zu verletzen. Da muss ich schon warten, bis er mich verletzt in meiner Selbstbestimmung und dann habe ich erst das Verteidigungsrecht. Der Staat an sich und das kapitalistische System fängt einen ja schon entsprechenderweise ein. Also da braucht man nicht erst warten, das ist ja schon. Das passiert ständig. Also da brauchen, ja, das war. Die Konzepte des Staates und dessen, das muss sich unterwerfen, und dann ist. Also das Konsensstreben sollte nicht dazu führen, dass wir erst den Kapitalisten fragen müssen, ob wir den Kapitalismus abschaffen dürfen, weil wir doch im Konsensprinzip entscheiden wollen. Er legt natürlich sofort sein Veto ein. Nein, er ist der Beherrschende. Und da gibt es schon einen Unterschied. Auch in der Ethik des Anarchismus. Definiert sich das für mich ja auch als Utopie, dass man es vielleicht im Kleinen für uns schon mal üben kann, aber der Kapitalismus nicht abgeschafft ist, würde ich nicht im großen Stil jetzt Konsensdemokratie propagieren, weil ja dann gleich der Klassenteil sozusagen ankommt und sagt, blöd, dann wir wollen nicht. Ich würde ja zustimmen, also ich würde das, unser Punkt ist die Arbeit tatsächlich im Kleinen und das ist verflucht viel Arbeit, es ist die Basisarbeit, es ist das, was am meisten Probleme macht, den großen Feind niederzukämpfen, ist vielleicht ein Akt von Spontanität und Bewaffnung, aber die Arbeit im Kleinen vorwärts zu treiben, Selbstverwaltung überall, wo es möglich ist oder wo ich den Bedarf dafür sehe, und den sehe ich als Anarchist immer, durchzuführen. Das ist, glaube ich, die härteste Aufgabe. Da kann man wirklich dran zerbrechen. Der Nachteil ist bei dieser Basisarbeit, dass man den Traum von der großen Revolution erstmal verschieben muss. Das ist sozusagen ein revolutionäres Warten. Zunächst mal, auf den ersten Blick, ist aber kein revolutionäres Warten, weil jeder von uns weiß, wie schwierig und wie hart das ist, im Kleinen die Basisarbeit voranzutreiben. Und sich dann zu vernetzen und dann auch in einer Gruppe überhaupt mit 10 Leuten zusammenzuarbeiten und dass sich das sozusagen einklingt miteinander, die Fähigkeiten einklinken und dass da was Produktives bei rumkommt, was Gutes bei rumkommt, was Sinnvolles bei rumkommt. Ich glaube, das Lernen ist überhaupt schon das, was ich unter erstmal Revolution verstehe. Aber da würde mir andere Anarchisten jetzt gleich, insbesondere Horst Stohwasser, würde mir sofort widersprechen, würde sagen, ach, alles viel zu harmlos, da müssen wir gleich an die großen Brocken ran. Lass es mal so dahingestellt sein, muss sich jeder vielleicht das Richtige raussuchen. Ich habe mal anlässlich einer Lesung, in Dresden, glaube ich, da kriegte ich zum Schluss, weil ich doch so sehr für die Basisarbeit und für den Aufbau von selbstverwalteten Zentren und so etwas sprach, kriegte ich zum Schluss einen riesengroßen China-Böller geschenkt, den ich doch mal werfen möge. So ein China-Böller, diese Kanonenschläge, ne? So mit einer kurzen Zündschnur dran, den man bei dem muss man gut bei den Bullen reinwerfen kann. Und den bekam ich geschenkt, sozusagen mehr Action. Und dabei fühlte ich mich missverstanden, weil verdammt viel Action ist das Leben an der Basis. Ich bin hier Teil von Blackbox. Blackbox, da komme ich mal kurz zu den Büchertischen. Blackbox ist ein libertäres, anarchistisches Literaturprojekt mit einem kleinen Verlag aus dem Boden gestampft von drei Leuten seit 1994. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 20 Publikationen rausgebracht und das ist verflixt viel Arbeit, die handmäßig zu machen. Mein Kollege Michael Halfbrot, mit dem habe ich zusammen ein Band rausgebracht, hier anarchistischer Poesie. Wir arbeiten also literarisch zusammen. Wir versuchen auch darzulegen, dass Poesie oder Kunst revolutionär sein kann. Stattdessen gibt es im Anarchismus oder auch in politischen Bewegungen überhaupt so die Meinung, Anarchismus und Kunst hat erstmal nichts miteinander zu tun. Dabei ist das auch Basisarbeit. Wenn draußen zum Beispiel mit den Kindern was gemacht wird oder wenn ein Konzert sozusagen mit politischen Texten passiert, das ist alles für mich revolutionäre Arbeit. Und die ist eben vielfältig. Und das heißt nicht sofort draufzuschlagen, das ist eben eine andere Seite des Anarchismus. Sich alle möglichen Gebiete des Gesellschaftlichen vorzunehmen und dort im anarchistischen Sinne aktiv zu werden. Und eigentlich wollte ich immer nur anarchistischer Poet werden und rausgekommen ist sowas wie eine Einführung in den Anarchismus, weil ich unzufrieden war mit dem, was als an anarchistischen Einführung bisher da war. Das war nämlich von Stohwasser hier, was ist eigentlich Anarchie? Und da wird ausschließlich der Anarchokommunismus beschrieben und ich finde das gut, dass der beschrieben ist, aber nicht allein. Es gibt eben mehr Konzeptionen. Und also bin ich dann auch noch zum Theoretiker in die Theorie reingegangen und solche Geschichten. Dann irgendwann nochmal in die V. Und so vernetzt man sich mit vielen verschiedenen Gruppen. Irgendwann kennt man unheimlich viele und sieht unheimlich viel. Man weiß gar nicht mehr, wann habe ich eigentlich mal frei, weil man ständig irgendwo was macht. Und das ist, glaube ich, auch die Basisarbeit, die ganz schön aufzehrend sein kann. Und da ist ein Schlag auf irgendeinen Bullen doch noch die harmlosere Art, würde ich mal sagen. Freiheit pur zum Beispiel, ja. Leben ohne Chef und Staat. Das ist, glaube ich, ein bisschen Stohwasser, ich finde Stohwasser sehr sinnvoll und sehr gut. Was ich mir von einer Einführung in den Anarchismus wünsche, und deswegen habe ich das versucht, ist, auf das Konsensmodell mal einzugehen. Das wird immer in den Basisgruppen praktiziert oder wird versucht zu praktizieren, bis es immer mal scheitert, wird aber immer wieder neu probiert und darauf geht Stohwasser eigentlich, jedenfalls habe ich es nicht gelesen, jedenfalls so gut wie kaum ein. Er ist auf den Anarchofeminismus so gut wie gar nicht eingegangen, soweit ich das nachvollziehen kann. Er ist auf anarchokapitalistische Tendenzen im Anarchismus, die es seit neuestem gibt, seit 4-5 Jahren, gar nicht eingegangen. Also da fehlt mir einfach zu viel. Wobei ich das, was er schreibt, für unheimlich wichtig finde. Nur es bedarf der Ergänzung oder beziehungsweise es bedarf einer anderen Betrachtungsweise, die ich dann eben versucht habe. Also was mir noch wichtig war, eben Konsensmodell auf der einen Seite darzustellen als eigenständiges demokratisches Konzept des Anarchismus, das im Prinzip sogar für eine Gesellschaft funktionieren kann. Und ich glaube, es funktioniert, es kann funktionieren, aber wie und darauf einzugehen, das wäre jetzt ein längerer Exkurs. Es kann funktionieren, glaube ich, nur eben bei Autonomie der Basisgruppen und es gibt keine größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge möglicherweise. Die werden nicht durch das Konsensprinzip gestiftet, sondern durch Föderationen, durch Ökonomie, durch gegenseitige Hilfe, wie Kropotkin das sagen würde, durch andere Konzepte, die mit dem Konsens erstmal nichts zu tun haben müssen. Davon ausgehend gibt es zwei Konzepte, nämlich eine demokratische Perspektive für eine Gesellschaft, die sich von unten nach oben organisiert, eine Rätedemokratie, oder aber eine horizontaldemokratische Vorstellung, wobei es kein Oben mehr geben soll, in dem die Menschen an der Basis sozusagen immer nur bei spontan auftretenden Problemen zusammentreten, in Problemberatungskreisen, wobei die Gremien dann keinerlei Machtbefugnisse haben, keine Entscheidungsbefugnisse haben, sondern die Entscheidungen immer nur in den Basisgruppen gefällt werden. Das sind zwei verschiedene Konzeptionen, jeweils mit Vor- und Nachteilen. Ich habe das versucht in dem Buch darzustellen. Der andere Punkt im Anarchismus, abgesehen von der demokratischen Politik, und ich benutze immer noch den Begriff der Demokratie, einfach aus praktischen Gründen, weil kann sich damit leichter verständlich machen. Man weiß, was Demokratie ist, nämlich Beteiligung von Menschen an politischen Entscheidungen. Und so in diesem Sinne gebrauche ich den Begriff. Demokratie kommt ursprünglich von Demos und Kratein, das heißt Volks- und dann Herrschaft. Also zwei Begriffe, die ich zutiefst ablehne. Ich bestimme hier Volk als alle Menschen, die von einer Politik betroffen sind. Ich definiere den Begriff Demokratie und Volksdemokratie dann eben um. Oder Volksherrschaft bestimme ich um. Unter Volk verstehe ich alle Leute, egal welche Hautfarbe, egal welche Nasenlänge, egal welche Haarlänge, egal welche Sprache auch. Für mich geht es dabei darum, dass alle Menschen, die von einer Politik betroffen sind, von einer Entscheidung betroffen sind, an einer Entscheidung auch teilnehmen sollen. Und Kratein, Herrschaft bestimme ich in dem Falle, deute ich um im Sinne von Selbstbestimmung, Selbstverwaltung. Es ist das Problem, dass wir mit Begriffen immer unsere Schwierigkeiten haben. Selbstverwalten kommt von Ualde, aus dem Indogermanischen, bedeutet auch herrschen. Also mit dem Begriff der Demokratie benutze ich ein Schlagwort, das in der Politikwissenschaft und in der politischen Theorie massiv gebraucht wird. Und indem ich es umdeute, versuche ich eigentlich etwas, was bürgerlich bisher im bürgerlichen Diskurs eigentlich selbstverständlich ist, mit einem neuen Inhalt zu belegen. Es ist eine bestimmte Strategie, die man fahren kann, Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann kann man sehen, worum geht es eigentlich? Kann man tiefer gehen, weitergehen? Und hat übrigens auch Erfolg gehabt. Anarchie als Demokratie ist jetzt in der Wissenschaft in Wien. Es gab eine Doktorarbeit zum Thema Selbstorganisation im Kapitalismus. Da wird erstmals gesagt, Anarchismus ist eine eigenständige Demokratiekonzeption und direkt demokratisch. Und jetzt versucht der Autor dann herauszufinden, was denn jetzt diese Direktdemokratie ist, und kommt dann auf Konsensmodell und genau das, was ich wollte. Und es hat funktioniert, also jedenfalls in dem einen Fall. Mal gucken, was da noch raus wird. Also ich versuche, Anarchismus oder Anarchie positiv zu bestimmen, nicht, was ist es nicht, sondern ich versuche, alltagssprachlich zu vermitteln, was kann es sein, was ist es denn. Und da benutze ich einfach den Begriff der Demokratie, weil er üblich ist und weil er uns hilft, uns verständlich zu machen. Und Direktdemokratie ist schon ein Begriff, der auch mit der Rätedemokratie zusammenhängt. Damit bin ich also nicht ganz so daneben, obwohl eigentlich würde ich jetzt Anarchie als horizontale Demokratie schreiben, aber dann wird es dann vom Verständnis her völlig aufhören, glaube ich. Komme ich jetzt von dem demokratischen oder Demokratie-Exkurs mal weg und komme zu dem zweiten Punkt, nämlich wie kann im Anarchismus eine, in Anführungsstrichen, direktdemokratische Ökonomie aussehen. Zunächst muss ich sagen, dass der Anarchismus von Marx unglaublich profitiert hat, bis heute. Die marxistische Kritik am Kapitalismus, ohne die kommt der Anarchismus nicht aus. Er war bisher theoretisch nicht imstande, eine stärkere Kritik am Kapitalismus, eine Analyse zu liefern, die stärker ist, die noch tiefer geht. Proudhon zum Beispiel konzentriert sich eher auf Zinsen und solche Dinge. Ich muss sagen, also die marxistische Kritik, darüber bin ich erstmal zum freien Sozialisten geworden. Und die Kritik ist auch heute für die meisten Anarchisten eine gültige Kritik am Kapitalismus. Das ist interessant zu hören, weil im Vorlagen eine uralte Broschüre ist aus einem anarchistischen Verlag, das ist vor 20 Jahren gedruckt worden, und da stand dann ganz dick drüber die Irrlehre und Unwissenschaftlichkeit des Marxismus. Und das ist dann auch ein bisschen, ja, wieder das Anreizen. Die marxistische Kritik am Kapitalismus, das war es dann auch. Nicht Marxismus, nicht mit Marxismus zu verwechseln. Marxismus würde jetzt beinhalten, dass ich daran glaube oder die Revolutionserwartung bis zu einem gewissen Punkt aufschieben zu müssen, bis der Kapitalismus sich selbst sozusagen in seine Widersprüche so dermaßen hineinhechelt, dass er sich aus sich selbst daraus, zusammenbricht. Solange wollen die Anarchisten dann doch nicht, solange wollen die Anarchisten doch nicht warten. Also man muss unterscheiden, die marxistische Kritik am Kapitalismus, die Kritik am Mehrwert, die Kritik an der Entfremdung des Menschen im Produktionsprozess, die Kritik an der Ausbeutung des Körpers und des Geistes, die Trennung überhaupt zwischen Körper und Geist, die im Kapitalismus stattfindet, und die Privilegierung der Geistesarbeiter in Anführungsstrichen. All das teilt der Anarchismus auch. Er teilt nicht die marxistische Revolutionsutopie. Und das, was der Marxismus daraus gemacht hat. Aber die Kritik als solches am Kapitalismus, würde ich sagen, ist für alle anarchistischen Sozialisten, und damit spreche ich, glaube ich, für die Mehrheit im Anarchismus, schon gültig. Insbesondere für Anarchokommunisten ist es ja ein schwerer Kritikpunkt, dass ich als Arbeiter oder Arbeiterin oder als Produzierende, egal welcher Hinsicht, auch als Dienstleistender, nicht über meine Produktionsmittel verfüge. Und da hat ja der Marxismus, beziehungsweise die marxistische Kritik, massiv angesetzt. Selbstbestimmung bedeutet eben auch, dass wir als Gemeinschaft über unsere Produktionsmittel selbst verfügen. Und dass der Anarchokommunismus führt das dann dahin, dass die Produktionsmittel in kommunale Hand oder in die Hand der Gemeinde oder in die Hand der Kommune gehen soll. Im ökonomischen Bereich gibt es insgesamt vier ökonomische Konzepte, die ich für wesentlich halte. Generell gilt das föderative Prinzip, das heißt, dass sich Basisgruppen zusammenfinden, um ihr Überleben zu gestalten und Austausch von Gütern untereinander abklären. Unter Gütern verstehe ich all die Dinge, die ich zum Leben brauche. Sei es nun ein Buch, sei es ein Brot, sei es ein Fahrzeug, um von A nach B zu kommen. Auch hier gibt es ein direktdemokratisches Konzept. Und das Konzept würde ich einmal anhand von einigen Stichworten vorstellen wollen. Konzept Nummer 1 nennt sich, oder habe ich genannt, mutualistisch-föderativer Ansatz. Mutualistisch kommt von mutuus, lateinisch gegenseitig, bedeutet eine Ökonomie, die auf Gegenseitigkeit aufbaut. Und föderativ bedeutet, dass, nicht mit Föderalismus im Staat zu verwechseln, dass Basisgruppen sich frei föderieren können zu Gemeinschaften, zu Produktionsstrukturen und zu Konsumstrukturen, wie es ihnen eben gefällt und wie es ihnen entgegenkommt. Der mutualistisch-föderative Ansatz ist maßgeblich beeinflusst von Proudhon. Ich nenne drei Stichwörter. Eine Ökonomie sollte auf Gegenseitigkeit aufbauen, um Ausbeutung zu verhindern, um Mehrwert zu verhindern, um den Nutzen eines Produktes nicht einseitig einem Privilegierten, nämlich dem Kapitalisten, zukommen zu lassen. Und eine Ökonomie, die auf Gegenseitigkeit aufbaut, soll all das, was im Kapitalismus an ungerechter Verteilung von Produktionsmitteln, an ungerechter Verteilung auch von Privilegien und an ungerechter Verteilung von Einkommen abschaffen. Dabei schwebte Proudhon das Prinzip eines gleichwertigen Austausches von Gütern vor. Und das ist eigentlich das, was Proudhon unter Mutualismus versteht. Ein gleichwertiger Austausch von Gütern bedeutet, dass so wie ich für den einen arbeite, der andere auch für mich arbeitet. Dem würde zum Beispiel ein reicher Mensch, der viel Geld hat, widersprechen. Er würde dem Prinzip der Gegenseitigkeit widersprechen, weil wenn ich für einen Unternehmer, der nun zwangsläufig reich ist, weil er über die Produktionsmittel verfügt, wenn ich für ihn arbeite und der mich dafür bezahlt, arbeitet der Unternehmer nicht so für mich, wie ich für ihn arbeite. Das ist mangelnde oder schlechte Gegenseitigkeit beziehungsweise keine Gegenseitigkeit. Der Unternehmer oder der Reiche, für den ich arbeite, arbeitet nicht so für mich, wie ich für ihn. Und das durch sein Einkommen, durch sein Geld, durch sein Privileg eben über Reichtum zu verfügen. Er fordert also, dass alle Privilegien, die Gegenseitigkeit der Menschen und die Gegenseitigkeit von Diensten behindern, abgeschafft werden. Das heißt im Prinzip Reichtum und auch Zins. Denn Reiche können von ihren Zinsen zum Beispiel leben und brauchen dafür nicht so zu arbeiten, wie ich für mein Einkommen arbeiten muss. Und das ist auch nicht gegenseitig. Wenn ich arbeiten muss, der andere aber ein Einkommen aufgrund von Nichtarbeit erzielt, nämlich dadurch, dass er einfach Zinsen kriegt, dann wäre das nicht gerecht. Und damit bin ich beim Prinzip der Gleichberechtigung. Gleichberechtigung bedeutet, dass jeder so seinen Dienst machen sollte und seinen Austausch von Gütern vornehmen sollte, dass es gleichberechtigt ist, dass nicht einer sich aus der Verantwortung herausziehen kann und zum Beispiel über Zinsen für sein Reichtum arbeiten kann und dafür andere eben nicht. Alle sollen im Prinzip das Gleiche haben. In der Ökonomie will er also zweierlei, Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit. Und jetzt baut er etwas zunächst auf den ersten Blick Komisches ein, nämlich bei weiter weiterhin Aufrechterhaltung von Besitz an Produktionsmitteln durch mich als Produzierendem. Also es gibt weiterhin Besitz. Er hebt nicht Besitz auf, sondern sagt, Besitz zum Beispiel an Produktionsmitteln, an Maschinen, die ich selbst, mit denen ich die Produkte herstelle, mit denen ich dann nachher in den Tausch, in die Tauschbeziehung reingehe, die soll ich ruhig behalten, weil das ist meine Freiheit. Und damit hat er eine bestimmte Position, die vom Anarcho-Kommunismus abweicht, nämlich, dass er einen bestimmten Besitzegoismus der Einzelnen durchaus sieht und sagt, also das gehört auch zum Menschsein mit dazu, zur Individualität, dass ich das Recht habe auf mein Produktionsmittel, nämlich auf, sei es meine Hacke, wenn ich irgendwo die Kartoffeln in den Acker bringen will, die Aussaat mache, oder sei es auch das Produkt selbst, nämlich die Kartoffeln, wenn ich die dann bekommen habe, dass ich die erstmal nicht irgendwo abgeben muss in irgendeine Kommune, die das dann frei verteilt, sondern dass ich es behalten darf. Proudhon ist hier relativ verhalten noch oder weniger radikal. Er versucht andererseits auch solche gleichberechtigten Beziehungen im Kapitalismus selbst zu stiften. Und der Anarcho-Kommunismus, oder es gibt noch eine andere Richtung, die nenne ich Anarcho-Sozialismus, die gehen da viel weiter. Die wollen erst gar keinen Besitz mehr an Produktionsmitteln, weil sie darin sehen, dass wer das besitzt, hat eben auch viel Macht zum Beispiel, kann mehr produzieren als andere, wenn andere nicht die gleichen Produktionsmittel haben. Ja, das ist aber auch eine Frage, man darf ja nicht, dass die Frage des Besitzes von Produktionsmitteln an den Einzelnen festmacht, sondern weil es der einzelne Mensch, der da vor sich hinwerkelt, das gibt es zwar, ist aber nicht die Masse, sondern die Regel ist ja, dass eine Gemeinschaft produziert und quasi die Sache in der Gemeinschaft bleibt und dann ist es ja nicht Besitz, ein Produktionsmittel im kapitalistischen Sinne, weil man kann sich ja durchaus sein Werkzeug und seine Ernte mit den anderen teilen, in dem Maße, wie er mitgearbeitet hat. Und das ist jetzt eine Frage, das Beispiel jetzt mit der Hacke und mit der Kartoffel, das ist ein bisschen realitätsfern, weil es ja sich auf den Einzelnen bezog und das ist ja eigentlich eher die Ausnahme, das ist auch die Gemeinschaft. Ja. Was Proudhon anstrebte, waren Genossenschaften. Und Genossenschaften wären schon so die erste Form eines kollektiven Besitzes. Wobei ich aber auch schon mein Produkt behalten darf, solange bis ich meine, ich müsste es veräußern oder in die Tauschbeziehung einbringen. Das ist schon was Besonderes, zunächst mal. So wie ich das beschreiben würde, wie der mutualistisch-föderative Ansatz, der heute so existiert auch, zum Beispiel bei Tauschringen gibt es so diese Richtung, so wie ich den beschreiben würde, würde ich mal vorlesen. Das ist nicht so eine längere Textstelle. Ist doch eine längere Textstelle. Ja? Also man muss den Versuch bei Proudhon zum Beispiel mal sehen, wie er versucht, Gleichwertigkeit in den Beziehungen, auch in den Tauschbeziehungen und in den Produktionsbeziehungen herzustellen. Und dabei eben, das ist sein Ziel, immer Mehrwert auszuschalten und Zinsen, also nicht durch Arbeit entstandenes Einkommen, auszuschließen. Mutualistisch-föderativer Anarchismus. Der mutualistisch-föderative Anarchismus vertritt einen solidarischen und zugleich individualistischen Ansatz, der vom Standpunkt gleichberechtigter und gleichwertiger Beziehungen zwischen den Individuen ausgeht. Mutualismus kann definiert werden als Lehre von der Gegenseitigkeit, abgeleitet von dem lateinischen Wort mutuus, das heißt gegenseitig. Im Proudhonschen Sinne bezeichnet Mutualismus die Lehre von der Vermittlung zwischen Privateigentum und Gemeinbesitz. Eher so ein Kompromiss zwischen beiden, zwischen Privateigentum und Gemeinbesitz. Der mutualistisch-föderative Anarchismus zielt auf eine Gesellschaft ab, die nach dem Prinzip der gleichberechtigten Gegenseitigkeit funktioniert und von freien Individuen und Basisgemeinschaften getragen wird. Freie Assoziation der Einzelnen zu einer Gemeinschaft, also individueller Autonomie, sowie die freie Assoziation der Gemeinschaften zu Föderationen sollen Hierarchien und Fremdbestimmung verhindern helfen, insofern sie andere Individuen und Gruppen nicht benachteiligen, also das Prinzip der Gegenseitigkeit wahren, sind die assoziierten Menschen in ihren Entscheidungen unabhängig. Wenn der Wille dazu besteht, werden ökonomische Verbindungen jederzeit gelöst. Um die völlige Unabhängigkeit der Gemeinschaften und Individuen zu gewährleisten, verbleiben Produktionsmittel im Besitz der Produzenten und Produzentinnen, ebenso die Produkte, bis sie von den Produzentinnen und Produzenten in die wirtschaftlichen Tauschbeziehungen selbst eingebracht werden. Gleichberechtigte Gegenseitigkeit fordernd, will der mutualistisch-föderative Anarchismus alle gesellschaftlichen Bedingungen abschaffen, die zu Ungleichheiten im Verhältnis zwischen den Menschen führen können. Deshalb wendet er sich gegen die Schicht der Reichen und gegen jedes Streben nach Mehrung von Privateigentum. Durch Reichtum sind Ungleichheiten und damit Ungerechtigkeiten vorprogrammiert. Der mutualistisch-föderative Anarchismus wendet sich deshalb gegen Unternehmereliten, Großgrundbesitz, Bankierswesen und so weiter. Hierbei geht es ihm besonders um die Zerstörung der Grundeigenschaft des Privateigentums, die darin liegt, dass ein Einkommen ohne Arbeit eine Wechselseitigkeit von Diensten verneint. Vereinfacht gesagt, wer als Großgrundbesitzer von dem lebt, was andere auf seinen Feldern für ihn erarbeiten, der verstößt gegen das Prinzip der Gleichheit, denn ein Großgrundbesitzer arbeitet nicht für die Arbeiter und Arbeiterinnen, wie diese umgekehrt für den Großgrundbesitzer. Dennoch könnte im mutualistisch-föderativen Anarchismus das Allgemeine des Eigentums in Form von Anführungsstriche Besitz um der Freiheit der Arbeit und des Tausches willen aufrechterhalten bleiben. Der Besitz darf nur nicht seiner Vermehrung dienen, darf nicht zur Privilegierung führen, soll also keine Ungerechtigkeiten begründen helfen. Ansonsten würde dieser Besitz das, was Proudhon unter Eigentum versteht. Der bekannte Satz von Proudhon, Eigentum ist Diebstahl, richtet sich in diesem Sinne gegen die Eigentumsanhäufung in den Händen weniger und gegen arbeitsloses Einkommen, zum Beispiel durch Zinsen. Jetzt würde Proudhon heute aufschreien, was sagte der Bundeskanzler, es gibt kein Recht auf Faulheit. Das ist diese konservative Richtung. Der Konservatismus sagt, es soll kein arbeitsloses Einkommen geben. Und jetzt könnte man mit Proudhon gegenhalten. Wir haben überall arbeitsloses Einkommen. Guckt euch doch mal die Bankiers an, die Reichen, die von ihren Zinsen leben. Gegen die muss es gehen, nicht hier gegen die Sozialhilfeempfänger oder so etwas, die jetzt quasi nicht arbeiten, sondern die arbeiten ja auch nicht. Bitte schön, wenn Recht, gleiches Recht für alle. Oder noch besser, die abschaffen, weil die auch arbeitsloses Einkommen schaffen oder darüber verfügen. Individueller Besitz als das, was unsere Arbeit, was für unsere Arbeit und unseren Bedarf benötigt wird, aber sei, so Proudhon, Bedingung gesellschaftlichen Lebens. Und der Freiheit möchte ich noch hinzufügen. Um nicht alles, was wir benötigen, selbst produzieren zu müssen, muss ein Gütertausch stattfinden. Hierbei soll der Austausch gleicher Werte vollzogen werden. Um einen kontinuierlichen Gütertausch zu organisieren, sei es zweckmäßig, dass sich die Produzenten und Produzentinnen zu selbstverwalteten Produktionsgenossenschaften zusammenfinden. Sie stimmen ihre Produktion dann wechselseitig ab und richten sich am tatsächlichen Bedarf aus. Da die Produzenten und Produzentinnen aber das Recht auf ihr eigenes Produkt behalten, sei weitgehend sichergestellt, dass die Produzenten und Produzentinnen nicht um den Ertrag ihrer Arbeit geprellt werden, weil die Produzenten und Produzentinnen voll über ihr Produkt verfügen und gleiche Werte untereinander austauschen, würden nämlich nicht wie heute Kapitalisten, Kapitalistinnen oder der Zwischenhandel einen großen Teil des Ertrages einstreichen. Die Produzentinnen und Produzenten, die ja gleichzeitig Konsumenten, Konsumentinnen sind, tauschen ohne Bargeld. Als Maßgabe für den gleichen Wert zweier Produkte kann die in das Produkt eingegangene Arbeitszeit gelten. Ein Produkt, in das 2 Stunden Arbeitszeit eingeflossen sind, entspräche dann dem Wert eines anderen Produktes, das ebenfalls 2 Stunden Arbeitszeit erfordert hat. Man kann aufgrund von Erfahrungen auch eine bestimmte Arbeitszeit für bestimmte Produkte veranschlagen. Dies schafft eine allgemeine Grundlage für den Tausch. Ja, ja, klar. Es war klar, dass dann halt die Leute später gekommen sind und dann anhand dieses Modells auch dann auch nachfolgend Gedanken sich machen konnten. Ja. Naja, aber diese Idee der genossenschaftlichen Selbstverwaltung kursiert ja massiv auch im Anarchismus. Die Frage ist dann immer, inwiefern sind Genossenschaft oder ist genossenschaftliche Ordnung imstande, diejenigen mitzuversorgen, die nichts in die Genossenschaft einbringen können oder, ich sage immer auch noch dabei, wollen. Denn im Anarchismus heißt es, zwingen kann man niemanden zu irgendwas. Und trotzdem soll der Mensch ein Existenzrecht haben und gilt als Individuum. Mutualistisch-kollektivistischer Ansatz. Stichwörter sind zum Beispiel Gemeinschaft, habe ich gesagt, Solidarität, gegenseitige Hilfe und das liege, so Bergmann und auch ansatzmäßig Kropotkin, in der Natur des Menschen, dass der Mensch nach Gemeinschaftlichkeit strebt. Dem entspricht dann auch, und das zweite Stichwort ist es dann, Kollektivierung des Eigentums an Produktionsmitteln. Im Gegensatz zum mutualistisch-föderativen Ansatz, der noch so einen Besitz irgendwo aufrechterhalten will. Und ein drittes Stichwort wäre noch freier Markt. Wir kennen freien Markt insofern, dass im Kapitalismus irgendwo ein Markt existiert für Konsumgüter und dass diejenigen sich im Preiskampf gegenseitig überbieten oder unterbieten, um Produkte preiswert zu machen oder sogar teuer. Beides gibt's. Und am freien Markt wird aus anarcho-kommunistischer Sicht grundsätzlich kritisiert, dass er diejenigen eher privilegiert, die über das meiste Geld verfügen. Und diejenigen, die über das meiste Geld verfügen, die haben einen privilegierten Zugang zu bestimmten Produkten des Marktes, zu Luxusgütern. Die stehen damit nicht allen zu. Und damit wird für eine bei einer Luxusgüterproduktion zugunsten derjenigen, die über mehr Geld als andere verfügen, wird die Möglichkeit versäumt, preiswerte Güter für alle herzustellen durch Kollektivierung sozusagen der Produktionsmittel. Zugunsten einer Elite wird letztendlich ein bestimmter Teil der Produktion abgestellt und dadurch, dass diese Produktion abgestellt ist, wird versäumt, Produkte, günstige und qualitätshaft gute Produkte für alle sozusagen herzustellen. Und ein viertes Stichwort ist die freie Güterverteilung. Freie Güterverteilung bedeutet, dass jeder und jede das nach seinen oder ihren Bedürfnissen erhalten soll, was er oder sie zum Leben braucht. Vier schon relativ umfassende Stichwörter, wobei jedes einzelne, da könnte man schon gleich eine Stunde anhängen. Ich lese mal vor, was mir dazu als Beschreibung eingefallen ist. Mutualistisch-föderativer Ansatz. Mutualistisch-kollektivistischer Ansatz. Der mutualistisch-kollektivistische Anarchismus kann auch bezeichnet werden als Anarchosozialismus, dessen prägnanteste Form der sogenannte Anarchokommunismus ist. Der mutualistisch-kollektivistische Anarchismus strebt eine Gesellschaftsordnung an, die auf Gemeinschaftlichkeit der Menschen und auf die Kollektivierung des Eigentums an Produktionsmitteln fußt. Gegebenenfalls findet eine Organisierung der Gesellschaft von unten nach oben durch gewählte Räte statt. Eine Möglichkeit, wohlgemerkt, Kropotkin sah das in dem Sinne, soweit ich das weiß, nicht vor. Der Anarchosyndikalismus sieht das allerdings in dem Sinne vor. In einer mutualistisch-kollektivistischen Gesellschaft meint Mutualismus nicht nur eine Gleichwertigkeit aller Individuen oder eine Vermittlung zwischen Privateigentum und Gemeinbesitz, sondern ein integratives und solidarisches Verhältnis der Menschen, zum Beispiel im Rahmen von gegenseitiger Hilfe. Mit der Kollektivierung von Eigentum versucht der mutualistisch-kollektivistische Anarchismus, den Gedanken einer solidarischen Gemeinschaft strukturell zu verankern. Die Kommune bzw. die Gemeinde rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung. Durch die Kollektivierung des Eigentums an Produktionsmitteln seitens der Kommunen oder Gemeinden wird zunächst einmal verhindert, dass jemand mehr Produktionsmittel hat als andere. Damit wird der Möglichkeit, dass jemand über viel mehr Güter verfügen könnte als die anderen, entgegengewirkt. Auch hier wirkt der Gedanke, dass eine soziale Gleichheit der Menschen sich über ökonomische Gleichwertigkeit verwirklichen muss. Und wie sollen nun die in den Kommunen und Gemeinden produzierten Güter an diejenigen kommen, die ihrer bedürfen? Der mutualistisch-föderative Anarchismus Proudhons schlug ja einen Austausch gleicher Werte zwischen den Produzenten und Produzentinnen vor. Wie kann im mutualistisch-kollektivistischen Anarchismus die Güterzirkulation vor sich gehen? Es ergebe sich nun die Möglichkeit, und damit komme ich zum ersten Ansatz, eine Güterzirkulation zwischen Produzenten und Produzentinnen und Konsumenten und Konsumentinnen herzustellen, indem man ein Marktsystem schafft, an dem alle Menschen gleichermaßen Anteil haben. Den Zugang zum Markt könnte man unter Beibehaltung des Geldes als symbolischem Vermittler ermöglichen. Dabei würde Übereinkünfte in Form von gleichem Lohn für alle gewährleistet sein, dass jeder und jede einen gleichen Zugang zu den Gütern des Marktes hat. Durch die Kollektivierung der Produktionsmittel kann diese Gleichheit der Einkünfte gewährleistet werden. Man würde dann einen Lohn festsetzen, der alle weitgehend zufriedenstellt. Der Markt würde sich nun aber, weil der Zugang zu ihm für alle gleich ist, aufgrund des gleichen Lohnes, nicht mehr an einkommensstarken, privilegierten Bevölkerungsteilen orientieren können. Dieser Markt würde also nicht auf sozialen Ungerechtigkeiten fußen, wie dies in der kapitalistischen Marktwirtschaft der Fall ist. Dieses mutualistisch-kollektivistische Modell kann für sich stehen. Jeder und jede erhält die Produkte, die er oder sie zum Leben braucht. Über diese freie Güterverteilung würde der Anspruch auf eine strukturelle Verankerung der Gemeinschaft deutlich vertieft. Denn um eine umfassende Bedarfsdeckung realisieren zu können, eine Bedarfsdeckung, die weniger produktive Kommunen mit einbezieht, dazu bedarf es einer hohen Intensität und Regelmäßigkeit der individuellen und kommunalen Beziehungen. Hier wird man sich langfristig abstimmen wollen und müssen. Eine solche soziale Intensität, so könnte man mit Kropotkin, dem Begründer des Anarchokommunismus, meinen, käme nicht von ungefähr, sondern sei die Verwirklichung tiefster menschlicher Bedürfnisse. Das Wesen des Menschen sei durch das Streben nach Solidarität, gegenseitiger Hilfe und Gemeinschaftlichkeit gekennzeichnet, nicht aber durch Machtstreben und Konkurrenzkampf. Alexander Berkman spricht ähnlich, behauptet einen angeborenen Sinn für Gerechtigkeit, beziehungsweise einen naturgegebenen Instinkt des Menschen zur Gemeinschaft hin. Seinen mutualistischen Ansichten entsprechend strebt der Anarchokommunismus die Abschaffung aller gesellschaftlichen Schranken an, die den menschlichen Wunsch zur Solidarität blockieren. Er fordert die Enteignung des Kapitals sowie die Abschaffung des Lohnprinzips. Gleichzeitig wird die Annahme vertreten, dass mit der modernen Technologie die materiellen Voraussetzungen für eine große Steigerung des allgemeinen Wohlstands gegeben sei, dem die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse im Wege stehen. Damit die gesellschaftlichen Chancen auf Wohlergehen und Wohlstand nicht in Richtung auf eine Oberschicht abfließen, sondern jeder Mensch gleichermaßen von den gemeinsam erstellten Produkten nutznießen kann, muss das bisherige Verteilungssystem umgestürzt werden. An die Stelle des Privateigentums an den Produktionsmitteln sowie an Grund und Boden tritt der kollektive Besitz in Form von Kommunen- oder Gemeindeeigentum. An die Stelle der privaten Produktion tritt eine an dem tatsächlichen Bedarf der Menschen orientierte Bedürfnisproduktion. An die Stelle eines Marktes, der sich heute nach denen ausrichtet, die das meiste Geld ausgeben können, tritt die freie Güterverteilung. Soweit zu diesem Versuch, soziale Gleichheit durch unterschiedliches Einkommen und durch unterschiedlichen Zugang zum Markt, soziale Ungleichheit diesbezüglich zu unterbinden. Schwächere mit einbezieht oder Leute, die jetzt nicht produzieren wollen, dann muss man sich schon auf Strukturen hin einfinden, die möglicherweise ab irgendeinem Punkt starr werden können. Die Gewährleistung, dass jeder mit allem versorgt werden sollen, was ihr oder ihm ein Bedürfnis ist, bedeutet, dass die Produktion hochkomplex sein muss und zum Zweiten, weil sie das Überleben organisieren soll, eine unheimlich intensive Gemeinschaftlichkeit und ständige Kooperation der Gemeinschaften erfordert. In dem Moment aber, wo eine solche Notwendigkeit da ist, weil das Überleben der Menschen davon abhängt, eine solche Notwendigkeit in eine Gemeinschaft hineinzugehen, wird man diese Gemeinschaft auch nicht schnell verlassen, denn gleichzeitig ist das Verlassen der Gemeinschaft wiederum mit der Gefahr verbunden, nicht mehr versorgt zu sein. Insbesondere gibt es eine Kritik des Individualanarchismus an gemeinschaftlichem Produzieren oder an der von Kropotkin oder von Bakunin so gesehene Natur des Menschen, die auf Gemeinschaft hin abzielt, weil sie sagen, die Individualanarchisten sagen, Gemeinschaft hat in sich immer die Tendenz, den Einzelnen in seiner Individualität einzuschränken, in seinen Möglichkeiten. Umso mehr dann aber auch, wenn der freie Markt abgeschafft ist, umso mehr dann auch, wenn ich keine andere Wahl habe, versorgt zu werden, als durch die Kommune. Dann wird irgendwann die Kommune auch bestimmen wollen, wann ich Geld bekomme, um in Urlaub zu fahren, wenn es jetzt dann noch Geld gibt, oder wann ich denn was zu tun habe. Es ist nur ein kleiner Schritt von einer ökonomischen Gemeinschaft hin zur Unterdrückung der Individualität und der freien Entwicklung des Einzelnen, würden Individualanarchisten hier kritisch anmerken wollen. Ja, also, was ich sage, dass man die Leute top mitmachen können, wie sie wollen, also, das war ja Assoziation, dass also niemand sich jetzt in irgendeinem Kollektiv hineingeht und das arbeitet, was ihnen gefällt, der Reporter einfach darauf, dass die Leute auch selbstbestimmtes machen, das ist das eine. Und dann sagt er, selbst wenn es jetzt Leute gäbe, die überhaupt keine Lust hätten, wurde das die Gemeinschaft immer noch hervorragend verkraften. Also er glaubt dann, dass die Prozentzahl derer, die dann überhaupt nichts machen würden, ziemlich gering wäre. Man könnte dann auch auf die Art und Weise leben. Die Güter könnte man sich erleben, das, was man halt will. Also Kropotkin geht davon aus, dass die Gemeinschaften eigentlich polymorph organisiert sind. Man findet sich so zusammen, um sein Überleben zu organisieren, und es gibt auch keine festen Strukturen, die verpflichtender Art sind, sondern man tauscht einfach oder man verteilt einfach die Güter, die wir produzieren, frei im Raum herum an diejenigen, die es brauchen. Wenn wir das aber auf einer gesellschaftlichen Ebene denken, wenn wir tatsächlich den Anarchokommunismus versuchen, nicht jetzt mal polymorph zu verstehen, sondern als Struktur, das als Prinzip in einer Gesellschaft dafür zu sorgen, dass jeder mit allem versorgt wird, was er oder sie zum täglichen Leben braucht, dann ist schon der Gedanke nahe, dass die Gemeinschaften verpflichtender Art werden, dass Funktionsposten irgendwann entstehen, dass Räte entstehen, die dafür Sorge zu tragen haben, sich kundig zu machen, was denn jeder Einzelne eigentlich braucht, und diese Räte dann die Produktion letztendlich in ihrer Hand hätten, um die Produktion dahingehend zu bringen, die Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn es solche Räte gäbe, und damit verlasse ich jetzt Kropotkin völlig, ist klar, wenn es solche Räte gäbe, deren Aufgabe es wäre, eine solche freie Güterverteilung zu organisieren und eine solche Produktionsart zu organisieren, dann kämen sie nicht umhin, irgendwann einmal Bedürfnisse der Menschen festsetzen zu müssen, einfach nur aus der Not heraus nicht alles produzieren zu können und dann letztendlich bestimmen zu müssen, was denn der Mensch für ein Bedürfnis überhaupt hat. Und damit bringe ich eine Kritik des Individualanarchismus an den Anarchokommunismus zum Ausdruck. Ja. Die Frage, ob das passiert wird. Es ist natürlich unglaublich gewagt, die These von Kropotkin zu sagen, es gibt jetzt welche Felsen, diese Dörfer, da könnte man halt hingehen und könnte sich das wählen, was man haben will. Und das wurde zur Verfügung gestellt. Es gibt eigentlich die ganzen bürokratischen Apparate, die mit Geld, verbunden werden, die gibt es hier alles nicht. Auf der anderen Seite Leute, die ausgerechnet haben, dass von dem jetzigen System ausgeht, dass dann nur 5% der Arbeit, die als hier geleistet wird, wirklich produktiv ist, und der Rest der Arbeit ist eigentlich zur Aufrechterhaltung des Systems. Also was man sich Leute, die in den bürokratischen Institutionen sitzen, Leute, die halt, sagen wir mal so, Gewaltapparat sitzen, Leute, die in den Banken sitzen, weiter, das wollen wir alles wegfallen. Nur 5% dieser Arbeit unter jetzigen Bedingungen werden wirklich produktiv. Und so. Selbst, ja, so. Und dann gibt es viele Produkte, die auch unter den jetzigen Bedingungen sehr auch sehr kurzlebigkeit hin konstruiert sind, also die man vielleicht sagen wir mal gemäß der Produktion organisieren würde, die nach sinnvollen Kriterien aufgebaut sind, die dann also ganz anders aufgebaut werden. Also man müsste jetzt nicht Autos so konstruieren, dass sie nach einer gewissen Zeit kaputt gehen, sondern man würde die dann halt so konstruieren, dass sie länger leben oder dass dieser Austausch, also schon einfach, weil man vielleicht aus Faulheit gar nicht die Lust hätte, so viel zu arbeiten. Und dann, wenn das vielleicht 5 Stunden produktive Arbeit ist, dann könnte sich dann vielleicht jeder so viel nehmen, wie er will. Und dann gibt es auch viele so eine Sachen, oder den jetzigen Bedingungen, sagen wir mal, Sozialstatus repräsentieren. Wenn sie gekauft werden, Sozialstatus zu repräsentieren, braucht es dann gar nicht. Also es wird diese Worte niemand mehr irgendwie besonders gut aussehen, indem man sich irgendein Produkt nimmt, was jetzt seinen Sozialstatus verfordert. Also ich persönlich halte den Anarchokommunismus eigentlich für die wesentliche Errungenschaft, also im Anarchismus. Ich halte ihn auch für machbar. Und ich denke auch, dass mit einer, wenn man jetzt ein bestimmtes Maß an Produktivität weiterhin noch veranschlagen würde, dass die Grundversorgung der Bevölkerung organisiert werden kann. Worauf sich dieser Kritikpunkt eben bezog, war weniger die Funktionsweise der Ökonomie als der Punkt, dass durch die Abhängigkeit des Einzelnen von einer gemeinschaftlich organisierten Produktion und durch die Aufgabe des Eigentums an Produktionsmitteln aus Sicht des Individualanarchismus eine Aufgabe der eigenen Freiheit passieren kann. Und weil ich nicht mehr über das Produkt verfüge und es dementsprechend nicht mehr hereinbringen kann, so wie ich das will, und kann damit auch möglicherweise nicht bessere Dinge oder mehr Dinge erstehen als das, was im Angebot ist. Ja, ich könnte ja, meinst du zum Beispiel Einzelheiten, so die Luxus, die ein bestimmter jetzt hat, die aber nicht produziert werden, weil die Masse der Leute das halt nicht will. Klar. Und da sagt ja Volker zum Beispiel auch, dass man dann zum Beispiel sich dann zu kleinen Assoziationen dann auch wieder zusammenschließen kann, dann die Dinge, die eine kleinere, also eine Minderheit auch praktisch würden, die dann auch noch produzieren. Ja, ich muss mir nur jemanden suchen, der für mich das herstellt. Es müsste ein Medium geben, wo man so Leute drauf finden kann. Was ist denn die Natur des Menschen? Uwe Timm, der jetzt ein Individualanarchist, ein schwieriges Wort, ist, der würde sagen, die Natur des Menschen besteht nicht darin, dass wir in die Gemeinschaft gehen. Und er würde dir rapide widersprechen. Er würde sagen, Konkurrenzkampf, und er ist durchaus Anarchist, Konkurrenzkampf ist die Natur des Menschen. Lohnstreben ist die Natur des Menschen, und zur Natur des Menschen gehört es auch, dass meine Leistung entsprechend honoriert wird. Und damit widerspricht er dem Anarchokommunismus. Er würde sagen, oder diese Richtung nennt sich Anarchokapitalismus. Die Anarchokapitalisten oder Kapitalistinnen, gibt ja nicht so viele, aber ist vielleicht sinnvoll, sie zu nennen, die würden am Anarchokommunismus bemängeln, dass ich nicht mehr entsprechend meiner Leistung das erhalte, was ich verdiene, sondern dass jeder alles erhält, und dann ist keine Motivation mehr da, eine bestimmte Leistung zu bringen. Ja, das ist ja sowieso nicht so gut messbar oder nicht wirklich objektiv gerecht kalkulierbar, dass jemand nach seiner Leistung bezahlt wird, weil, wie gesagt, der Mensch ist keine Maschine, kein Roboter. Die Arbeitsleistung ist immer individuell und situationsbedingt. Also man kann nicht sagen, du hast halt weniger geschafft, du kriegst jetzt weniger zu essen. Der weniger geschafft hat, braucht vielleicht jetzt ein bisschen mehr zu essen, damit er dann nach der Pause noch ein bisschen was schaffen kann oder ein bisschen mehr schaffen kann, vielleicht, wenn es denn überhaupt Not tut, mehr zu schaffen. Also dieses Leistungsbezogene, das gefällt mir nicht so. Nee, das gefällt mir auch nicht. Ne? Ja, klar. Und wenn man das erhalten will und bloß stark abschaffen will, aber leisten und noch den Moment von Leistung tun will, das hat natürlich auch nicht mehr viel mit Anarchismus zu tun. Aber man merkt, im Anarchismus gibt es ganz verschiedene Modelle. Bei Proudhon oder beim mutualistischen Föderalismus gibt es so etwas wie, ja gut, ich kann auch mit meiner Maschine mehr leisten, ich habe das Produkt auch, das bleibt in meinem Besitz und ich kann es auf dem, kann es also dann vertauschen und vielleicht so ein gewisser Besitzegoismus ist da noch drin. Da könnte man sagen, also das Menschenbild, das dahinter steht, sieht einen gewissen Besitzegoismus vor, der dann irgendwo kanalisiert wird in Richtung auf ein Gerechtigkeitsprinzip. Beim Anarchokommunismus steckt ein Menschenbild dahinter, das den Menschen über Gemeinschaftlichkeit definiert und über Solidareffekte. Und nicht nur. Also zum Beispiel? Es gibt ja noch freie Assoziation zu sagen, die Leute beschäftigen sich noch aus, was sie arbeiten wollen, wie sie arbeiten. Es gibt trotzdem ein Grundvertrauen daran, dass so ein Modell funktionieren wird. Ja. Also selbst wenn ich sage, ich bin jetzt Schriftsteller und schreibe jetzt ein Jahr lang ein Buch und lebe ein Jahr lang auf das Kosten der Gesellschaft und das Buch und ich sage aber, das Buch wurde jetzt nach einem Jahr dann die Gesellschaft bereichern, so, das würde dann auf die Art und Weise funktionieren. Und was man jetzt kritisieren könnte, gerade an diesem kapitalistischen Modell, ist erstens, es gibt ja nicht nur diese Ungleichheit in Bezug auf Leistung, sondern es gibt ja auch privilegierte Stellung in einem hierarchischen System. Also wenn ich jetzt Manager bin, ich kriege jetzt ein Vielfaches von dem Arbeiter, dann kriege ich das, weil ich in dieser Herrschaftsstruktur ziemlich weit oben bin. So, also würde ich jetzt diese Herrschaftsstruktur in Kauf nehmen wollen, um in diesem hierarchischen System oben zu sein, und dann ist das nicht mehr anarchistisch oder so. Also der Anarchokapitalismus baut auf den Individualanarchismus auf. Und der Individualanarchismus ist ein Ansatz, der besondere Betonung auf die jeweilige Einzelpersönlichkeit legt und egoistische Interessen der Einzelnen als Basis für Zusammenarbeit in den Vordergrund hebt. Viele Individualanarchisten oder Anarchistinnen sind unorganisierte Anarchisten, Anarchistinnen, weil sie sich nicht grundsätzlich und langfristig in Gruppenstrukturen einbinden lassen wollen und komplexen Organisationsformen skeptisch gegenüberstehen. Diese Skepsis kann zum Beispiel aus der Einschätzung resultieren, dass mit einem Ansteigen komplexer Organisationsformen die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass sich unter den Gruppen Hierarchien bilden. Das wäre der Einwand gegenüber einem Anarchokommunismus, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine freie Güterverteilung zu organisieren. Der Ansatz wäre dann, der Ansatz der Kritik läge darin, dass eine freie Güterverteilung einen hochkomplexen Organisationsapparat bedingen würde, was wiederum zu Hierarchien führen kann, die damit entstehen können. Zwangsläufig vielleicht, einfach weil das Überleben gesichert werden muss. Eine weitere Kritik besteht darin, dass man sagt, in größeren Gruppen besteht grundsätzlich die Kritik des Gruppenkonformismus. Das heißt, dass sich Einzelne mit steigender Abhängigkeit von einer Basisgruppe an die Wünsche einer Gruppenmehrheit anpassen lernen. Hierarchien unter den Gruppen und Gruppenkonformismus aber könnten die Chancen von Individuen eingrenzen, ihre persönlichen Interessen wahrzunehmen. Der Individualanarchismus baut dagegen entschieden auf Ich-Autonomie und auf die freie, jederzeit lösbare und pflichtlose Assoziation autonomer Individuen. Jetzt habe ich hier über Max Stirner ein bisschen was geschrieben. Ich komme jetzt zum nächsten Schritt, nämlich, dass sich in den Individualanarchismus auch eine ökonomische, in Anführungsstrichen, Perspektive einbetten lässt, obwohl der Individualanarchismus ursprünglich kein eigentliches ökonomisches Programm hatte. Seine kritische Distanz zum Anarchokommunismus macht den Individualanarchismus geeignet, dass sich hier ein Ansatz einbettet, den man als anarchokapitalistisch bezeichnen kann. Der Anarchokapitalismus ist eine hier stellvertretend für manche andere stehende Kuriosität und weniger ein Ansatz, der derzeit den Anarchismus prägt. Er zeigt aber deutlich auf, wie schwierig es oft fällt, neue Vorstellungen von einer Gesellschaft zu entwickeln. Die Ursache gesellschaftlicher Entfremdung sieht dieser Ansatz nämlich nicht im Leistungswettbewerb der Menschen, sondern vorwiegend in der kapitalistischen Monopolbildung, die eine freie Entfaltung der Individuen behindere. Zu einem Bild zusammengefasst ergibt sich hier die Ökonomie einer nicht monopolisierten, freien Marktwirtschaft. So sollen die Arbeiter und Arbeiterinnen Miteigentümer, Miteigentümerinnen von Betrieben sein, in denen bei Aufrechterhaltung des Leistungsprinzips, also effizienzorientiert, Produkte hergestellt werden. Durch eine über ihren notwendigen Lebensbedarf hinausgehende Mehrproduktion entsteht dann bei Veräußerung von Gütern Profit. Dieser Profit wird auf die jeweiligen Arbeiter und Arbeiterinnen bzw. Miteigentümerinnen und Miteigentümer gleichmäßig aufgeteilt, das heißt als Lohn ausgezahlt. Ein freier Markt solle deswegen aufrechterhalten bleiben, weil er einen unreglementierten Absatz der Güter garantiere, auch weil er einen Pluralismus der Konsummöglichkeiten beinhalte. Gegen eine organisierte Güterverteilung im Anarchokommunismus wird eingewendet, dass man nicht die Bedürfnisse vieler Menschen bestimmen könne, ohne diese von oben herab zu diktieren. Das Motiv des Arbeiterbesitzes versucht, sich formal an sozialistischen Aspekten entlang zu hangeln. In den Betrieben hat jeder Arbeiter, jede Arbeiterin als Miteigentümer und Miteigentümerin entsprechendes Mitbestimmungsrecht. Dennoch handelt es sich hierbei nicht um ein gemeinschaftlich handelndes Kollektiv, denn innerhalb der Belegschaft richtet sich jeder und jede danach aus, was ihm oder ihr kurzfristig den größtmöglichen Vorteil einbringt. Es besteht dabei die Gefahr, dass eine langfristige Lebensgestaltung, die ja oft nur auf Basis von Gemeinsamkeit gelingt, unterbleibt. Solche oder ähnliche anarchokapitalistischen Gedankengänge werden vereinzelt in Diskussionen eingebracht, doch wird diesem Ansatz seine Orientierung am System der Gegenwart vorgeworfen. Profitorientierung, dadurch entsteht Konkurrenz der Betriebe, dadurch wiederum freie Marktwirtschaft, die mit Betrieben gekoppelt wird. Es ändert sich eigentlich wenig. Innerhalb dieses Modells sind die Konsummöglichkeiten für erfolgreichere, also wohlhabendere Produzenten und Produzentinnen dann größer als für weniger erfolgreiche Produzenten und Produzentinnen. Letztere haben aufgrund ihres geringeren Einkommens einen schlechteren Zugang zum Markt. Der Markt wird sich daher zwangsläufig nach den Bedürfnissen der reicheren Konsumenten und Konsumentinnen ausrichten. Er wird diesem Personenkreis spezielle Güter, zum Beispiel Luxusgüter, anbieten, die für ärmere Kunden und Kundinnen nicht erschwinglich sind. Es gäbe also weiter privilegierte Schichten der Bevölkerung. Das Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen Gruppen bzw. verschiedenen Produzenten und Produzentinnen wäre nicht gleichwertig, wie zum Beispiel in den mutualistischen Modellen. Eine mögliche Vorstufe zukünftiger Monopolbildung. Mal erwähnt, Hauptströmungen des Anarchismus. Alle Ansätze zusammen sind Ausdruck eines vielfältigen Bemühens, dem Individuum neue und umfassende Chancen auf Selbstverwirklichung zu eröffnen. Abweichende Vorstellungen gibt es darüber, wie eine am Individuum orientierte, basisbestimmte Gesellschaft letztlich aussehen könnte. Die abweichenden Vorstellungen sind abzulesen an dem, was jede Strömung unter Individualität verstehen würde. Das gibt einen Aufschluss darüber, welches Menschenbild jeder Ansatz verwirklichen möchte. So drückt der Individualanarchismus Individualität als Egoismus aus. Der mutualistisch-föderative Ansatz sieht ebenfalls die Möglichkeit eines Besitzegoismus der Einzelnen vorher. Dieser ist allerdings durch ein Gerechtigkeitsprinzip kanalisiert. Und der mutualistisch-kollektivistische Anarchismus meldet einen Individualitätsgedanken an, indem sich Individualität über das Streben nach Gemeinschaft definiert. All diese verschiedenen Tendenzen kennzeichnen Abstufungen in einem Spannungsfeld zwischen Radikal-Individualismus und Kollektivismus oder anders ausgedrückt zwischen Autonomie und Solidarität. Und jetzt könnte man über jeden einzelnen Ansatz quasi nochmal diskutieren und die Vor- und Nachteile abwägen und mein Bestreben war es eigentlich zu zeigen, dass keiner dieser drei Ansätze zunächst mal ohne irgendeinen Mangel dasteht oder ohne eine Gefahr sozialer Art da ist. Entweder die Unterversorgung von Menschen ist eine Gefahr oder die Bindung und Auflösung des Einzelnen im Kollektiv ist eine Gefahr oder im Anarchokapitalismus, wenn man diese Tendenz überhaupt ganz ernst nehmen will, ist es die Gefahr, dass der Mensch sich eigentlich wiederum zum neuen Machthaber aufschwingt und durch Monopolbildung das Gleiche entsteht, was jetzt bereits existiert. Für den Anarchokapitalismus ist die Monopolbildung im Kapitalismus der Angriffspunkt. Uwe Timm als Vertreter des Anarchokapitalismus ist der Meinung, dass wenn die Monopole, die Konzerne aufgelöst sind, sozusagen die eigene Initiative der einzelnen, der kleineren Unternehmen wieder Sinn ergibt, und er sieht also als Problem der Unterdrückung nicht den Konkurrenzkampf und die Privilegierung durch Einkommen entsprechender Leistung, sondern er sieht als Hauptproblem die Monopolbildung, die Eigeninitiative und die eigenen Fähigkeiten von Leistungsbringern sozusagen unterdrückt. Deswegen können die sich im Moment ganz gut mit Liberalen zusammenschließen. Es gibt ja auch eine liberale Kritik am Staate, und im Moment sind sie so mit einzelnen politischen interessierten Leuten aus der FDP und aus freien Liberalen so aktiv. Und die Zeitschrift Eigentümlich Frei hat auch zum Beispiel rechte Tendenzen. Aber da gibt es dann eben neoliberale Theoretiker. Aber einen Aspekt finde ich doch interessant, ohne dass ich ihn befürworte. Nämlich, dass er die Frage nach der, in Anführungsstrichen, Natur des Menschen, nach dem Menschenbild neu stellt. Im Anarchokommunismus scheint das irgendwie alles geklärt, was die Natur des Menschen denn sei, auf Gemeinschaft abzielend. Der mutualistische föderative Anarchismus ist sich da weniger eins. Also der Anarchokommunismus ist sich da ganz einig, was denn das Menschenbild sei. Und es tut vielleicht dem Anarchokommunismus ganz gut, hier mit einem gänzlichen anderen Menschenbild auch innerhalb derselben politischen Bewegung konfrontiert zu werden, um nochmal zu überprüfen, was wollen denn die Menschen und was wollen wir oder auch. Ja, aber ich wollte das einfach erzählen. Deswegen habe ich noch reingebracht, weil ich das interessant fand. Die Einhellung auch nicht so ganz richtig. Also zu behaupten, dass der Anarchokommunismus wirklich jetzt von so einem Menschenbild ausgeht, dass die Leute sich unbedingt in die Gemeinschaft hineingeben wollen, dass sie jetzt nur gemeinschaftlich produzieren wollen. Also, ich meine, das stimmt. Also eine gewisse Art und Weise, dass Kropotkin herausgearbeitet hat, zu sagen, es gibt halt so gegenseitige Hilfe, und diese gegenseitige Hilfe, die gibt es genauso, wie es auch Konkurrenz gibt. Also er hat ja nicht mal gesagt, dass es Konkurrenz nicht gibt. Und dann ist aber die Frage, wenn wir jetzt halt wirklich auf so eine Ebene geht, wir hätten jetzt eine Zeit lang eine anarcho-kommunistische Gesellschaft. Aber man sollte sich jetzt so daran gewöhnt haben, dass man einfach auf dieser Produktionsebene, also auf diesem Produktebene nicht mehr konkurrieren muss. Also man kann einfach das nehmen, was man braucht, man hätte sich irgendwie daran gewöhnt, so ist. So, dann könnte man immer noch irgendwie versuchen, auf so einer ganz anderen menschlichen Ebene auch so sein Individuum zu bestimmen. So, die muss sich dann irgendwie über das ein erstmal geklärt, dass das total abgesichert wird. Das kann ich auch, ja. Ist gar nicht geklärt, dass ich meine Individualität in der Ökonomie überhaupt wiederfinden soll oder muss. Ja. Also ich könnte jetzt durch irgendwelche extravaganten künstlerischen Entwürfe, ich könnte jetzt durch alles Mögliche mir einfallen lassen, wie ich Individualität definiere. Ich müsste das nicht durch die Anhäufung von irgendwelchen Gütern machen. Ja. Richtig. Man findet das auch manchmal bei sozialistischen oder sonstigen Gesellschaften, die sich ja nicht unbedingt als Anarchismus bezeichnen müssen, aber das haben die Leute dann irgendwie den Versuch, dass ich über irgendwelche Güter zu definieren, das sehen wir völlig fremd. Gut, was meine Aufgabe ist im Rahmen dieses Buches, ist das Handwerkszeug, mit dem wir auf die Wirklichkeit zugehen und mit dem wir eine politische Änderung erreichen wollen, klarzumachen. Wir haben jetzt im Prinzip vier verschiedene Modelle, vom mutualistischen Föderalismus bis zum Kollektivismus bis hin, das sind ja zwei Modelle dann, mit einem Markt und gleichem Lohn für alle oder mit freier Güterverteilung und bis hin zum Individual. Bis hin zum Anarchokapitalismus, haben wir vier Werkzeuge in die Hand bekommen, in politischen Debatten die Initiative zu ergreifen und auch einen Maßstab anzulegen an die Ökonomie der Gegenwart und auch eine Kritik zu finden an der Ökonomie der Gegenwart mit Hilfe dieser Werkzeuge. Inwiefern sie greifen und packen, das ist immer noch eine Frage von Weiterarbeit. Ich glaube, dass alle Versuche, die ich genannt habe, eine erste Möglichkeit bieten, überhaupt die Begriffe mal zu schärfen, den Verstand zu ordnen und jetzt das Werkzeug zu benutzen, um vielleicht eine neue Theorie daraus zu basteln, die noch offener ist oder noch interessanter sein könnte. Also mir aus meiner Beschäftigung mit den Modellen heraus entstand mir das Bedürfnis, eigentlich weiter zu gucken, was könnten denn neue Vorstellungen sein, neue Kombinationen und dementsprechend immer weiter zu denken. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Aufgaben, denken zu lernen erstmal, dazu das Begriffsmaterial zu ordnen, das theoretische Material zu sichten und dann zu gucken, wie kann man das weiter entfalten und besser machen. Ich weiß jedenfalls jetzt, wenn ich als Anarchokommunist hingehe und die Vorstellung von einer freien Güterverteilung proklamiere, dann weiß ich, welche Gegenargumente kommen werden. Und die kommen ja auch schon innerhalb der Bewegung. Und deswegen finde ich das wichtig. Und welche kommen da? Ja, zum Beispiel, dass ich an Gruppen gebunden bin und ansonsten mein Überleben nicht gesichert ist, zum Beispiel. Also wenn ich davon ausgehe, dass man sagt, Egoismus ist eine Grundeigenschaft des Menschen. So. Wenn ich von dieser Theorie ausgehe, dann würde ich mich ja erstmal fragen, warum ich überhaupt eine Produktionsform aufgeben soll, die hochproduktiv ist, wenn ich so materiell egoistisch bin. Ja, dann würde ich doch eine Produktionsform wählen, die verhältnismäßig produktiv ist. Das heißt, also mit irgendwelchen individualistischen Produktionsweisen, die jetzt, dass ich jetzt noch mit der Hacke da herumhacke, ohne jetzt eine hochkomplexe Gesellschaft in Anspruch zu nehmen, wäre ich ziemlich unproduktiv. Ich würde als Individuum nie eine hohe Produktivität erreichen können, wie ich sie in Anspruch nehme, sagen wir mal durch 10.000 Jahre Produktivitätsentwicklung, die ich mit anderen im Kollektiv in Anspruch nehmen kann. Also es wäre jetzt unlogisch zu sagen, ich bin ein Individuum und egoistisch und verzichte dann auf diese riesige Produktivitätserfahrung. Gut, das wäre ein Gegenargument. Klar. Ein Gegenargument. Ich finde, dass gerade dieses anarcho-kommunistische Modell eben sehr viel Spielraum lässt für so einen Individualismus, für so eine individuelle Geschichte, dass man also in dem Moment, in dem ich mir alles Mögliche nehmen kann, was ich will, ohne auch wirklich die Pflicht habe, arbeiten zu müssen, was ja Kropotkin zugesteht. Er sagt ja, die Leute können jetzt wirklich dahin gehen, wo sie hingehen, er hat dann unglaubliche Vertrauen dazu, dass sie das machen. So, die können sich aber so viel nehmen von allen Gütern, so viel wie sie wollen. Und dann kommt schon irgendwann auf die Idee, trotzdem einfach aus ihrem persönlichen Bedürfnis heraus da eben auch was zu machen, und sich auch zu überlegen, wenn sie es nicht machen wollen, schon aus ihrem egoistischen Interesse heraus, das dann da zu sehen, dass das Modell zusammenfällt, es dann eben halt vielleicht doch zu machen, also sich selber zu überlegen. Es gibt Spielraum für Individualinteressen. Egoistische Individualinteressen. Ich selbst bin ein gutes Beispiel. Also ich bin bei der V und obwohl ich bin ein ausgeprägter Anhänger individualistischer Ausformungen des Lebens. Und eigentlich sind es ja fast alle Anarchisten, die ich in der V zum Beispiel kenne, sind ausgeprägte Individualisten. Also denen das Wort abzuschneiden, das ist nicht möglich. Da wird gleich gemeckert, zu Recht, keine Frage. Ich fand einfach bei Tim den Ansatz interessant, weil er Wahrheiten in Frage stellt. Und das reizt mich natürlich immer, dass auch im Anarchismus gängige Wahrheiten oder das, was man für wahr hält, als Konstrukt dargestellt wird, nämlich von Menschenhand gemacht und radikal in Frage gestellt wird. Ob dann jetzt dass die Alternative, die aus dem eigenen Modell entsteht, besser ist oder ob das jetzt mehr Wahrheit hat oder weniger, ist für mich dann jetzt nicht mehr die Frage, sondern ich fand es interessant, dass es eine solche Richtung gibt. Ich lehne sie persönlich ab, aber das Infragestellen anarchistischer Vorstellungen und dann noch aus Sicht von Leuten, die mit dem Anarchismus sehr viel zu tun haben, die nicht am Rande stehen, sondern mittendrin, das finde ich grundsätzlich wichtig und das schafft das Bestreben eigentlich weiterzudenken und nicht auf sich bequem zurückzulehnen auf dem Sofa der eigenen Gewissheiten, sondern einen Schritt wieder aufzustehen, die Hosen anzuziehen, das Hemd und ein Fähnchen oder ein paar eigene Gedanken auf die Straße zu tragen. Das fand ich eigentlich immer bemerkenswert und deswegen habe ich es auch reingebracht. Ich bin am Anfang kritisiert worden, dass ich Uwe Timms Meinungen oder diese individual-anarchistischen Tendenzen als einen Ansatz neben den anderen sozusagen gleichberechtigt genannt habe. Aber das ist mir immer wichtig, dass zum Selbstdenken angeregt wird. Nicht, dass wir uns irgendwann einmal irgendwie gemächlich zurücklehnen und wissen, ha, ich weiß, was richtig ist. Ich weiß eure Wahrheit, die müsst ihr nur noch lernen. Ja, bloß das Problem ist natürlich, wenn man vom Individualanarchismus das Recht auf Eigentum ausgeht und dann irgendwann wieder, also so, wenn die Katze sich sozusagen dreht und sich im Schwanz beißt, dann wird er an der Stelle ankommen zu sagen, wir brauchen jetzt eigentlich wieder einen Staat, der das Privateigentum gewährleistet. Dann ist man nach einer Drehung dann an der Stelle angekommen zu sagen, wir brauchen jetzt eigentlich wieder einen Staat. Also, Das würden die ablehnen. Nein, kein Staat. Ja, Der freie Markt, nicht der Staat. Sollte aber Eigentum überhaupt garantiert bleiben? Ja, wer einmal was hat, möchte das schützen. Absolut. Dann kommt sowas Ähnliches wie ein Staat. Und da kann man noch einen Schritt weiter denken. Es gibt weiterhin Lohn, leistungsbezogenen Lohn. Da wird beim Anarchokapitalismus die Funktion des Geldes sehr deutlich, nämlich einen privilegierten Zugang zum Markt zu schaffen, mit dem Endergebnis, dass der Markt sich wieder an den reicheren Konsumentinnen und Konsumenten ausrichtet und damit also die Ärmeren sozusagen unterprivilegiert und seine Chancen verpasst. Das ist gar keine Frage. Es läuft genau wieder darauf hinaus.